schon wieder vergessen habe, aber jetzt nehmen wir auch auf. Bis jetzt haben wir nur live gesendet, aber jetzt nehmen wir auch auf. Ja, schon gedacht. Jetzt sagt mir noch McAfee, dass er mich schützen will, als Maul oder Arsch da unten. So. Ja, wir sind jetzt auf dem Weg von Neuwolfsdorf zum geheimen Event ohne Punktort. Hoffen, dass das live rausgeht. Er zeigt hier überall alles gut an und ja, keine Ahnung. Und auf dem Hinweg, also wir haben uns da so zwei Gäste ausgesucht. Ich habe übrigens gesagt, wenn er nicht rechtzeitig da ist, müssen wir ihn töten. ob das dann alles so klappt, das gucken wir uns dann an. Das wissen wir auch noch nicht. Oh, jetzt will McAfee mich hier wieder voll sülzen. Das muss ich mal eben schließen. Gute Vorbereitung ist echt alles. Schließen jetzt halt dazu. So, und deswegen auf dem Hinweg sprechen wir die Kommentare durch. Und nochmal vorweg, wir bleiben natürlich bei unserer schweigenden Mehrheit. Aber wir machen natürlich auch immer wieder mal so Experimentier-Caches. Podcasts. Das machen wir genau heute, nämlich aus dem fahrenden Auto. Ja. Okay, die Kommentare wollte ich mal durchgehen, so zum Abschluss des Jahres, denn die Leute, die kommentieren, haben ja auch Antworten verdient. Aus iTunes gab es einen Kommentar. Ich lese den jetzt auch nicht komplett vor, lese den zur Not da selber durch. Da gab es nämlich nur einen, der hat uns 3 Sterne hat uns immer gegeben. Hast du ihn gelesen? Den habe ich gelesen. Nicht in iTunes, sondern in unserer Sammlung. Ah, okay. Er hat auch auch Pluspunkte genannt. Soundqualität ist gut genug. Da habe ich auch so gedacht, Junge, bei der Ausstattung, die wir da haben, sollte die eigentlich sehr gut sein. Was hatte er noch? Fragebogen ist aber gleich, liefert gute Struktur, danke dafür. Gäste haben Know-how und wissen, wovon sie reden. So, dann kommt sein Minuspunkt. Eigentlich nur einer, sagt er. Oh, Luis, hallo, wir hören dich. Nur das Rauschen der Straße ist zu hören. Ja, das können wir, wir fahren ja auch in so einem alten, ne? Heizöl-Ferrari. Achso, Minuspunkt hat er nur einen genannt. Ich gehe den jetzt mal hauptsächlich durch, weil das betrifft mich auch hauptsächlich. Ich dränge mich mit meiner Meinung sehr in den Vordergrund. Ja, habe ich schon mal beantwortet, da hat er recht. Weil er nennt sich selber Geocacher aus Leidenschaft. Ja, dann müsste er eigentlich auch wissen, dass wir hier kein Radio machen, sondern wir machen Podcasts. Und ich bin da mit Leidenschaft dabei. Und natürlich halte ich meine Meinung für die richtige. Ich lasse mich auch ab und zu mal anders überzeugen, aber dass ich da nicht ohne, wie soll man das sagen, nicht ohne so einen gewissen Vorsatz rangehe, ist doch vollkommen klar. Und ganz ehrlich, das werden wir wohl auch kaum abstellen, oder ich kaum abstellen können. Dann freut ihn, dass das kritischer diskutiert wird. Ja, das wird auch, glaube ich, so bleiben. Hier ist ja gleich die Rennleitung. Oh ja, Polizei steht hier auch. Wir haben sie uns nicht gesehen. Vielleicht kommt da ja einer uns her. Es stört auf Dauer die selbstgefällig wenig offene negative Art oder angeberische Unterton. Also ich lasse mich ja von Heike schon immer abhören und sonst kritisieren, aber das fand ich jetzt eigentlich gar nicht so schlimm, aber wir werden versuchen, das zu bessern. Das ist wie, er meint sowieso mich. In Klammern unter 1000 Caches pro Jahr gleich Genusskaschen. Ja, wie soll ich das denn sonst nennen? Das hat gar nichts mit Angeberei zu tun. Ich bewundere ja diejenigen sogar ein bisschen, die nicht jeden mitnehmen. Passiert mir selber noch viel zu oft. Also eigentlich finde ich es viel besser, so wie du das auch machst mit deinem Dienstagsrunde, wo ich dann echt eine kleine Runde aus und fertig. Also das sehe ich überhaupt nicht als abwertend an. Genusskescher ist für mich echt kein Schimpfwort. Also geht das eher Lob, würde ich sagen. Das ist auch immer so die Sache, wie man das eigentlich kennengelernt hat, das Cachen. Wer jetzt einsteigt, lernt ja eigentlich schon ein relativ anderes Cachen kennen. Gerade als du jetzt angefangen hast, war es einfach anders. Da bist du für jeden einzelnen Cache ein ganzes Stück gefahren. Ja, wenn du jetzt 10 Stück machen willst, dann gehst du vor die Haustür und sammelst einfach mal 10 Stück ein. Ja, stimmt. Aber also ganz klar gesagt, also ich halte nicht, weil einer nur 100 Caches im Jahr macht, fühle ich mich jetzt nicht besser als der, ganz im Gegenteil. Also finde ich absolut in Ordnung. Also das, wenn das rübergekommen ist, tut es mir leid, aber das ist mit Sicherheit nicht so gemeint. Die Grundeinstellung, früher war alles besser. Nein, das habe ich nie gesagt. Früher war alles anders. Und da stehe ich auch heute noch. Ob das besser oder schlechter ist, muss jeder für sich bewerten. Aber anders war es, also aber auf jeden Fall. Also da lasse ich auch gar nichts dran diskutieren. So, was haben wir noch? Dass fast alles Neue abgewertet wird. Nee, ich werte das nicht ab. Ich finde das Neue nur nicht unbedingt zu überzeugen bisher. Wie soll ich das sonst formulieren? Das ist mir nicht ganz klar. Na gut, man sieht sich wohl ein bisschen als Elite. Also die mich kennen, die werden jetzt, glaube ich, laut lachen. Weil die wissen, also ich sehe mich als vieles, aber als Elite ganz gewiss nicht. So, hörenswert ist dennoch wegen der Gäste wie Luis Cypher. Da habe ich immer so, wenn ich schon eine Kritik schreibe und auch kritisch bin, dann finde ich das ja absolut in Ordnung. Aber da gebe ich mir auch Mühe, wenigstens mal die Namen richtig zu schreiben und nicht Louis Cypher mit PH. Das finde ich mal so, die souveräner, offener sind und nicht anderen ihre eigene Ansicht aufdrücken wollen oder sie abwerten, um sich selber toll zu fühlen. Das war aber ein Moment, wo ich so dachte, weißt du, ich setze mich gerne mit so einer Kritik auseinander, aber was du da schreibst, du kannst mich mal, weil das wird mir einfach viel zu persönlich. Das hat nichts mehr mit Kritik zu tun, sondern du magst mich nicht. Wenn du mich nicht magst, dann hör den Katras auch einfach nicht. Da haben wir gar kein so großes Problem mit, oder? Bist du wild, auf viele zu hören? Ich weiß gar nicht, wie viele zu hören, ehrlich gesagt. Letztes Mal hatten wir 3. Das heißt, wir hatten mehr als ein Doppel-Ohr, gell? Ich krieg das aber nicht so ganz mit, ehrlich gesagt. Die Abrufe sind so unterschiedlich, auch was wir da an diesem komischen Mini-Statistik auf Podcast sehen können. Sind ganz ehrlich, so richtig viel rauskriegen tun wir darüber nicht. Weil das heißt ja nur, dass sie angefasst wurden. Ob die einer hört, weiß ich ja trotzdem nicht. Richtig, das ist das wie bei 1000 Bikes, wo wir letztes Mal auch geguckt hatten und gestaunt hatten. Und dann aber selber auch gedacht haben, jeder, der bei 1000 Bikes ist, klickt einfach mal durch, was ist da gerade online. Ja. Wer nichts mit Geocaching anfangen kann, der hört das ein paar Sekunden und schaltet es gleich wieder aus oder wechselt zum nächsten. Luis lässt gerade durchzählen, 1. Ja, Luis, du bist scheinbar heute alleine, wenn ihr uns zuhört. Hier, die haben schon alle geahnt, was das für eine Katastrophe wird. Na gut, dann wollen wir auf die Kritik jetzt auch nicht weiter eingehen. Also ich fand mir das davon, ich nehme das durchaus zu Herzen. Ich habe auch selber schon so gemerkt, dass der Podcast halt schon so ein bisschen, ja, ändert ist falsch, aber doch so wie weißt du noch, wie Spikeman da war? Der mal sagte, mit den Wettkämpfen, naja, wenn man mit einer anderen Einstellung daran geht, nämlich Spaß an der Freude und Scheiß auf den Wettkampf, macht das doch Spaß. Liegt halt doch schon dazu, mal manches nochmal zu anders zu übersehen, muss ich sagen. Ich finde es ganz interessant. Ich mag den Podcast schon fast, selbst wenn wir keine Zuhörer hätten, weil man was dazu lernt. Ja, also mir ging es mit dem Matzi so. Da sagte Luis, dass er da schon ganz begeistert ist. Gerade wenn man in der Stadt unterwegs ist, weil beruflich mit Anzug dann tourt, da kann man natürlich so manchen Cash gar nicht erst mitnehmen, weil man an manchen Stellen auch schon sehr auffällig ist, mit Anzug im Park, im Baum rumklettern. Das geht natürlich nicht. Also nimmt man sich einen Manzi, weil das halt so für zwischendurch schön einfach ist. Ja, es ist auch eine andere Sichtweise, als ich das bisher hatte. Und stimmt, dafür sind sie nicht schlecht. Ja, also der Podcast wirklich, also ich nutze das selber auch von, muss ich echt sagen. Nicht nur Spaß habe, dran zu senden, das haben wir sowieso. Aber es ist einfach, sind schon 2 Zuhörer hier. Aber nee, ist wirklich so. Das finde ich auch, man kriegt mal andere Sichtweisen. Das ist schon ganz interessant. Und ich mag auch nicht so ganz hier diesen Satz, der sich so ein bisschen drauf bezieht. Louis Cypher setzt sich durch, so nach dem Motto. Natürlich tut Louis das. Der weiß so wirklich, wo es lang geht. Aber die anderen Gäste haben das bisher halt auch getan. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass wir einen Gast haben, der uns da nach dem Mund redet. Sorry, aber... Was haben wir? Oh, bei der Sendung mit ihm hatten wir 119 Hörer. Ja, aber die können irgendwie, ich weiß nicht, ich kann mir das nicht, ich glaube das einfach nicht. Ich weiß auch nicht, das kommt mir echt ein bisschen viel vor. Ich glaube, es können auch nur 100 zur Zeit zuhören, sonst müssten wir, glaube ich, 19 Euro im Monat bezahlen. Würde ich auch noch machen, aber dann will ich Spenden sehen. Also dann hört's auf. Ich bezahle gerne noch hier diesen Podhost und alles, aber und auch die Hardware. Aber 19 Euro im Monat, nee, sorry. Aber im Moment geht's ja noch. Und ich habe auch noch so einen anderen jetzt übrigens entdeckt hier. Stream to Cloud, da experimentiere ich gerade mit rum. Das sieht ganz interessant aus. Da kann man auch einen Server aufsetzen, einen Streaming-Server. Also wir haben jetzt aktuell 2 Zuhörer, schön groß, ja. Aber bis zu 100 haben wir noch viel zu tun. Aber 1000 Mikes ist eigentlich cool. Also heute läuft es auch stabil. Das liegt also an meinem Heimat-WLAN. Heute machen wir das vielleicht mal zur Hardware. Die Leute interessiert sowas ja auch. Wir nehmen jetzt das Zoom H2. Das geht in einen Toshiba, frag mich nicht, mit 17 Zoll Monitor, so ein Netbook mit großem Monitor sozusagen. Und von da geht es in so ein Huawei Mobile Wi-Fi über Vodafone raus ins Netz. Mein Gott, was für ein krankes. Ich habe Heike vorher gesagt, kannst du zu Hause zuhören, aber das wollte sie dann doch nicht. Okay, was haben wir noch? Dann haben wir noch so ein zweites gehabt, wo einer schrieb, er fand das eigentlich ganz witzig mit dem Außerhaus-Podcast. Stimmt, fand ich damals auch ganz witzig eigentlich. Also nicht die Caches, aber das mit der Leiter zum Beispiel. Ach, das können wir vielleicht 1-2 Mal im Jahr einschieben, denke ich mal, gerade beim Klettern oder so. Ja, mit der spontanen Aktion heute machen wir das ja. Ja gut, heute ist wirklich Experimentieren pur. Also wir wollten ja eigentlich so einen Jahresend-Podcast so richtig machen. Jetzt haben uns alle schon den Namen geklaut, ist mir aufgefallen. Alle haben das so genannt. Dünnes, die Dosenfischer, jetzt sind wir die Dritten. Wir nennen das jetzt anders. Wir nennen das Jahresexperimentier-Podcast hier. Okay, gehen wir mal weiter. Was haben wir noch? Das mit iTunes hatten wir ja. Mit Rolf, der sagte, dass wir das mal von außen machen können, auch. das war's eigentlich auch schon. Ne? Sieh mal an, also die Kommentare haben wir damit schon durch. Und, oh, Marco, ist gut zu hören. Ey. Das ist das geübt. Also wenn ich heute, also ich rede sowieso mehr als Marco. Achso, das wollte ich sowieso auch nochmal ansprechen. Genau, das fällt mir nochmal ein. Ihr müsst euch auch mal überlegen, also ich habe das Ding ja nun irgendwo praktisch aufgebracht, den Podcast. Hätte es aber ohne Marco auch nie gemacht. Das ist genauso klar. Das heißt, das ist immer ein Podcast von uns beiden. Das wird auch nie ein Solo-Podcast werden. Da hätte ich gar keinen Bock zu. Natürlich rede ich mehr. Wenn ich mir einen gesucht hätte, der genauso viel redet wie ich, dann hätten wir keine Gäste mehr gebraucht. Also, ja, ist doch so. Ich stell mir vor, ich würde das mit Pixel machen. Da können wir einladen, wie wir wollen. Da wird selbst der Sandmann vermutlich tot sein am Ende. Das wäre doch mal ein Experiment wert. Wir haben es schon gemacht. Wir hatten ihn mal mit zum Cashen. Ich glaube, der hat den ganzen Tag nichts gesagt. Nein, also das wird sich also nie auf 50-50, glaube ich, belaufen. Aber es ist nicht so, dass ich Marco unterdrücken würde. Nur im Moment muss er Auto fahren. Das ist sowieso etwas schwieriger. Ja, dazu kommt ja auch letztes Mal den Louis Seifer. Der hat von sich aus gut geredet. Da musste man gar nicht so viel hinterher bohren. Was soll ich da so viel sagen? Wir wollen ja die Gäste reden lassen. Ja, wenn ich jetzt, das auch mal bedenken würde. Jetzt im Moment habe ich keine Notizen hier zur Hand, weil ich die Augen immer nach vorne richten muss. Ich kann dir da Zettel hinlegen. Ja. Luis müssen wir auch nochmal loben. Luis war wirklich gut, der konnte wirklich einen Punkt machen. Nicht, dass die anderen das nicht auch gut waren als Gäste, aber vom Schnacken her war er tatsächlich so der jetzt wirklich, jo, wir hätten noch rausgehen können. Ohne, dass das aber langweilig war. Also das passte schon. Wie schrieb er, Qualität ist klasse. Ja, das ging auch darum, was er da erzählt hat. Kann ich nur zurückgeben. Ja, den Fragebogen machen wir nachher. Das wäre jetzt mal gestern auch immer spannend, finde ich, weil wir jetzt auch Leute angeschrieben haben und gefragt haben, die wir überhaupt nicht kennen. Ja. Also wir haben keine Ahnung, was ist das für eine Person? Ist sie nett oder unfreundlich oder redet überhaupt was? Ist er vielleicht viel zu schüchtern und kommt nur zum Tee trinken? Stimmt, wir wollten auch noch Tracer, glaube ich. Also irgendwer schrieb mir, ob wir nicht Lura mal fragen wollen, die den Agent Schmidt in Windeln gelegt haben. Wir hatten Lura schon gefragt, aber entweder hat sie es jetzt da auch nicht gelesen, weil das war so ein Massenmailing von ihr. Was macht der Idiot denn? Das war so ein Massenmailing von ihr. Aber angefragt hatten wir sie. Vielleicht machen wir es auch nochmal, ich weiß es noch nicht. Also viele haben einfach auch nicht geantwortet. Und wer Lura kennt, dann bedrängt sie mal, dass sie nach Buxtehude zum Podcast kommt. Die würden wir gerne mal hören, weil so ein Owner, der so einen schweren Cachet gelegt hat und nicht so in der Öffentlichkeit steht, den hätten wir schon mal gerne. Auch was das so an Wartung für einen Aufwand ist und. Also wäre schon interessant. Also Laura, wenn du uns hören solltest, wir fanden euer Cache toll. Heiko und mich kennt ihr ja schon. Wir haben uns ja auf irgendeinem Event kurz getroffen. Also könnt ihr gerne vorbeikommen, wir würden uns freuen. Ansonsten müssten wir euch wirken und dann kommt ihr trotzdem. So, sind wir mit dem Vorgeblinkel durch. Jo, jetzt sind wir so in Harburg schon immerhin. Um 8 sollen wir da sein, das könnte knapp werden, wegen Parkplatz auch noch und so. Da werden wir ein kleines Break machen, denke ich mal. Ja, ein bisschen aussteigen in den Laden, gucken, wo wir Strom kriegen. Das muss auch mal erwähnt werden. Also das ist unfassbar, da müssen... Also die Hamburger schlugen sich hier erstmal gleich drum, ob wir es im Süden oder Norden machen. Ich habe da auch dann teilgenommen. Ich hätte natürlich gerne im Süden gemacht. Da wurde so ein bisschen hin und her gezickt. Also auf positive Art und Weise natürlich. Alles lieb, alles gut. Und dann haben mal eben die Schlemmercacher aus Stuttgart, und zwar auch aus Stuttgart telefonisch dann, den Eventort hier organisiert. Für uns ein extra Tisch mit Strom. Also, es ist, Manuela ist ein Schatz, wirklich. Also, die ist ein Organisationsgenie. Und die beiden seien einfach nochmal erwähnt, die sind einfach klasse. Oh, wir haben schon einen dritten jetzt: Tom und Elsie. Die kenne ich jetzt nicht. Aber das macht mich, lernen wir auch noch einmal kennen. Also, vielen Dank allen Live-Zuhörern. Das macht natürlich auch je mehr Spaß, umso mehr dabei sind. Ich glaube, das ist jedem klar. Haben wir sonst jetzt noch irgendwelche allgemeinen brabbelnden Sätze zum Jahresende? Guten Wunsch, frohe Weihnachten gehabt zu haben. Ihr seid alle lieb, wir küssen euch. Und jetzt kommen wir zum Ernst wieder. Dann gehen wir die Cache mal durch, ne? Ja, legen wir los. Soweit wir kommen. Wir wollten ja eigentlich heute eine Folge machen, wo wir mal auf den Podcast eingehen. Da sind wir ja jetzt auch schon ein bisschen. Das reicht auch. Wir wollen ja nicht jetzt uns gegenseitig vollschleimen, wie gut wir sind, sondern das entscheiden ja die Gäste, ob wir was taugen oder nicht. Und das sieht man schlicht und ergreifend, wie viele zuhören. Es sei denn, man ist natürlich, das muss ich nochmal erwähnen, es sei denn, man ist natürlich Gott. Es gibt da jetzt einen, der hat jetzt mit dem Titel Götterdämmerung seinen Podcast-Karriere beendet. Aber da brauchen wir nicht zu weit drauf eingehen. Wir halt nicht. So, jetzt gehen wir auf unsere Caches ein. Die hatten wir uns nämlich rausgesucht. Alle Caches, die uns beiden so übers Jahr als ganz, ganz besondere Caches aufgefallen sind. Und wenn jetzt irgendwer fehlt und es gibt auch bestimmt noch andere gute. Aber das sind die, die bei uns halt im Gedächtnis geblieben sind. Das fing an im Januar. War es echt im Januar? Ach ja, stimmt, das war scheißkalt. Da war ich erst so alleine. Das ist GC2FM5J. Und wenn ihr euch da nachgucken wollt, dann merkt euch die. Ich werde nachher hier kein, wie heißt das immer? Ja, Moment, wir können einfach den Link aufs Google-Dokument setzen. Ich habe das ja extra separat gehalten. Also Marco macht dann einen Link aufs Google-Dokument. Ja, denn bei Google ist er der Bessere, ganz klar. Nee, das ist gut, dann können wir das so, das können wir setzen. Kann man Schreibgeschütz irgendwie machen, bestimmt, ne? Ist da keiner drin rumsaure. Ja, dann machen wir das einfach so, weil jetzt alle vorzulesen ist ja auch. Also ich lese die einmal kurz vor, so wie jetzt, GC2FM5J. Es gibt viel zu sehen von Dennis Peter. Ja, da waren wir zusammen. Ein Klettercache, den wir natürlich mit Sicherung gemacht haben. Ja, einer hat unten gestanden und gesichert. Ein herrliches Teil. Inzwischen ist es archiviert, man kann also voll drüber reden. Das war eine alte Laterne auf einem Bahngelände. Und man konnte dort nach oben, um einen Large zu suchen. Das sind 6-7 Meter, ne? Da brauchen wir jetzt nicht viel Fantasie für. Ein Large oben an einer Laterne, man braucht also wirklich nicht suchen. Moment, so eine Mülltonne. Also was ist das? Ich weiß, wie viele Liter so ein Ding hat. 120 also Liter oder was? Eine riesige blaue Tonne, ja. Die wird meist auch von Kanufahrern und sowas benutzt. Genau. Ja, herrlich. Oben mit einem Karabiner einfach eingehängt. Man konnte da bequem hochgehen und dieses blaue Tönnchen suchen. Ich schätze mal 6-7 Meter, ne? So. Ja. Und ab 5 fing es an zu wackeln. Und zwar richtig zu wackeln. Das muss man auch mal ehrlich zugeben. Ja, das war einfach herrlich frech. So ein Riesencache in einer großen Stadt an einer dicht befahrenen Straße. An einer vierspurigen Straße, genau. Haupteinfallstraße nach Hamburg Süd. Und jeder, der an der großen Straße an der Ampel steht und einmal nach rechts geguckt hat, hat gesehen, wie die Leute da gecached haben. Also eine der wenigen Situationen, wo ich auch in einer Stadt unter Muggeln gerne mal cachen gehe. Das hat trotzdem tierischen Spaß gemacht. Ja, das muss ich auch sagen. Also es ist schade, es ist dicht gemacht worden, weil so ein paar Dussel dann wieder anfingen. Ja, da unten würde der Boden schon so lose aussehen. Die hatten einfach geschissene Büchs, weil da oben anfing zu wackeln und haben nicht den Mut gehabt, das dann auch mal so zu locken. Mein Gott, ich bin aber beim ersten Mal auch nicht hoch. Mir war es erstens zu kalt, zweitens war es mir alleine auch zu unsicher. Falls ich da runter kacheln, möchte ich einen haben, der zumindest einen Arzt rufen kann. Gemeinsamen. Ja, zu Reste beseitigt. Also er ist leider dicht, aber der war schon genial. Also Dennis Peter ist meistens auch echt gute Caches. Dann habe ich da war ich alleine. Das war GC1ZVNV. Der heißt Schöneberger Baumarkt. Jetzt fährt vor uns einer ganz langsam, vermutlich wegen meiner Stirnlampe. Lost Place, das ist so Richtung Soltau, glaube ich, runter gewesen. Das ist vielleicht Zufall gekommen, weil wir dachten, das wäre ein Nachtcache. Baumarkt außerhalb des Ortes, am Rand des Ortes. Und dann 15 Stationen durch die ehemalige Hallen. Das sind aber nur so Außenhallen gewesen. Aber das reicht schon. Genial, kann ich auch nur empfehlen. Dann kam GC28HWM. Dobranskis letzter Fall. Glas voller Augen. Inzwischen auch schon archiviert. Okay, ein altes Bauernhaus, gar nicht mal so groß. Viele Stationen, aber trotzdem ein schöner Multi. Ja, also muss man auch zu hart an der Grenze, die Anzahl der Stationen, aber okay noch. Ja, aber sehr lustige Aktionen. Also die eine Station war zum Beispiel, man hat ein großes Glas gefunden mit einer Flüssigkeit und da drin diese Bälle, die aussehen wie Augäpfel. Die sahen nicht so aus, das waren Augäpfel. Richtig. Da ist jetzt auch noch ein Cache draußen dran übrigens wieder. Also Dobranskis Rückkehr oder so. Aber der ist nur noch, um das Gebäude zu zeigen. Genau, so eine Erinnerungstradi. Aber dieses Glas war herrlich. Also man hat das aus einer dunklen Ecke gezogen. Man hat einfach nur ein großes, schweres Glas in den Fingern gehabt. Konnte nicht erkennen, was es ist. Zieht es raus und hat dann einfach nur eine Masse in Augen vor sich. Und passend zu der ganzen Geschichte, dass ja nur einige vermisst werden. Schön. War cool. Also der war gut. Da gibt es gar nichts. Und andere Stationen waren mindestens genauso gut. Die will ich jetzt nicht alle aufzählen. Aber das war ein herrliches Ding. Ja, gar keine Frage. Auch gut gelegen da. Also das konnte man alles gut machen. Okay, dann kommt GC2951K. ritterliches Abenteuer-Revival. Das ist ein Kinder-Cache, also das Richtige für mich. Da läuft man durch und man bastelt sich praktisch unterwegs ein Schwert, da ist Schminke verteilt. Also jede einzelne Station, das waren 7 oder 8, waren, glaube ich, mit größeren Boxen versehen als die meisten Caches. Unfassbar geil. Also da hat einer wirklich, Nancy Kind ist es, glaube ich, Nancy Kind, ja, Nancy Kind heißt sie, glaube ich, hat da wirklich investiert, also in tolle Boxen. Wie gesagt, Fingerfarben, die sie dann ersetzt hat immer wieder und so. Und wenn das Kind am Ende praktisch ankam, hatte es eine Ritterrüstung an, Helm auf, ein Schwert und ja, das komplett. Also und Schuhe auch noch, glaube ich. Also super geil. Ich glaube, den gibt es auch noch. Den kann ich nur empfehlen. Den gibt es noch, der hat jetzt eine Winterpause. Ich habe den im Spätsommer gemacht, zusammen mit Tanta 77, Frauen und Kindern. Ja, das kann ich. Also volles Programm. Spaß gehabt. Die Kinder haben mich einmal gejammert, dass es ein langer Weg ist. Das war völlig egal. Obwohl der ganz schön lang ist, ne? Der ist wirklich lang. Ja. Also für die Kinder ist er richtig lang. Stimmt, ja. Aber überhaupt kein Thema. Die sind da rumgelaufen und sind fast an den Stationen vorbeigerannt. Wir mussten immer schon bremsen und sagen, hier, jetzt suchen. Also ihr erster war schon genial, der war ja ähnlich, aber der zweite war nochmal, also es geht nicht, eigentlich geht, Kindercash kann man fast nicht besser machen für mich, weil die Kinder ja auch immer beschäftigt sind an jeder Station, du musstest ja überall was basteln. Ach, grandios, also gibt es auch bei Rehwald auf der Kinder-Dingsliste, glaube ich, da habe ich ihn zumindest mal aufgesetzt, also der lohnt sich mit Kindern. Okay, dann kommen wir im Februar, da habe ich GC2 GY6B, den habe ich wieder gemacht, das war die erste Nacht im Leben des kleinen Vampirs. Es ist eigentlich nur ein grundsolider Nachtcache, der aber gut ist. Also nichts herausragendes, aber schon gut. Gruß erstmal an Heckenländer zwischendurch. Ab und zu reißt der Stream kurz ab. Ja, das kann ich mir vorstellen. Wir sind im Auto. Also ja. Wo war ich? Beim kleinen Vampir. Genau, beim kleinen Vampir. Aber für mich ist er halt in Erinnerung geblieben, weil es der 6000. war. Und den habe ich mit Sweet Dragon und Sternflitzer gemacht. Heike, das war grandios. An dieser Stelle mal das Kopfkino einschalten. Ich kraul Debo, die gerade so ein Silberrücken. Ja, stimmt. Ach, wenn ich 7000 habe, was dann? Nur so 2 kommt zum Kraulen. Dann haben wir GC1 WKZ1, Lüneburger Kalkberg. Hast du den raufgenommen? Den habe ich raufgenommen. Das ist ein Earthcache von Cosmic Bob. Und obwohl ich schon einige Male in Lüneburg war und im Industriegebiet von Lüneburg auch mal 2 Jahre gearbeitet habe, ich kannte den Kalkberg überhaupt nicht, wie Frevel. Bin dann da hoch und habe dann gedacht, okay, mal schauen, was mich hier erwartet. Ging so ein bisschen über Stock und Stein, war erst nicht schön anzusehen, aber oben angekommen, pure Begeisterung. Geil, nee, hatte ich auch schon gemacht. Ja, ich habe den nur nicht getroffen, aber stimmt, jetzt wo du sagst, ja. Ein richtig toller Ausblick, ein interessanter und sogar noch lehrreicher Cache. Inzwischen ist das ja auch nicht mehr grundsätzlich so, dass ein Earthcache lehrreich und interessant ist, aber stimmt. Der hat bei mir alles erfüllt, der war einfach klasse. Stimmt, ja, das stimmt. Da war ich mit Carsten, also mit Wolfgang Kalle und sehr hat viel Spaß gemacht. Dann haben wir GC2 MWC0 Stuhlgang. Den musstest du aber gehabt haben. Ne? Ja, ich hatte Stuhlgang, ja. Ja, wir haben ja Gott sei Dank keine Proben hier, aber was ist das für Cash auch da an die Ecke? Oder? Ein Mystery mit einem witzigen Rätsel, nicht besonders schwer, passend zum Thema und einem absolut passenden Finale. Also da möchte ich jetzt nicht spoilern. Ich glaube, das ist auch immer noch aktiv, der Cache. Das soll auch möglichst länger noch bleiben, damit ihn viele noch machen können. Auch wenn Mysteries nicht mag, ruhig machen. Also das Rätsel ist nicht besonders schwer, aber das Finale ist einfach grandios. Dann verlesen wir nachher die Koordinaten. Okay. Nein. Okay, da kommt April, haben wir dann. GC18 WGT Riverside Scenery. Ja, da kommen wir. Hattest du ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ja, ja. Habe ich in diesem Jahr endlich mal geschafft. Als der Hewix 85 bei mir aus Brandenburg zu Besuch war, haben wir uns Fahrräder geschnappt, haben die vorher deponiert an einem Punkt, sodass wir die erste Hälfte etwa zu Fuß gemacht haben, da wo man die wunderbare Aussicht hat und eben das wirklich nur bergauf und bergab geht, wo die Fahrräder eher hinderlich wären. Ja. Und 35 göttliche Kilometer muss man mal dazu erwähnen, für die, die es nicht kennen. Und die zweite Hälfte haben wir dann mit dem Fahrrad zurückgelegt. Für uns war die Kombination so wunderbar. Man hätte es auch komplett zu Fuß machen können. Auch wunderbar. Oh, ist ja, ist dann aber schon wirklich eine Strecke. Aber wir wollten eigentlich sicher und gut an einem Tag durchkommen und das hat so auch wunderbar geklappt. Schönen Dank an Sobo für den Tipp mit dem Punkt, wo man das Fahrrad gut lassen kann. Das hat genau gepasst. Sobo, der Sack ist auch so wirklich lebender Tipp. Also ehrlich, da bin ich in Teneriffa und denke an nichts Böses, kommt tatsächlich eine Mail von Soko. Da haben die sich 3 Tage, bevor wir hingeflogen sind, haben die sich auch überlegt, nach Teneriffa zu fliegen. Wir wussten auch voneinander gar nicht. Und Biri hat ihm dann ja erzählt, dass wir auch da sind. Und dann meldet er mich an, ob wir da zusammen Cash machen wollen. Erstmal muss ich echt drüber nachdenken, weil normalerweise bei uns zu Urlaub ist es eigentlich tabu. Also das ist, da sind wir alleine fertig. Aber irgendwie hat das dann doch gelockt. Und wir haben dann ja auch einen zusammen gemacht, der kommt nachher auch nochmal, aber den kann ich jetzt schon nennen. Hier den Kürzel weiß ich jetzt gar nicht. Im Stollen verschollen von den Teddys. Geil, 1,2 Kilometer durch den Berg durch. Durch einen 2 Meter hohen Stollen, 2 Meter breit und so 20 Zentimeter hoch voll Wasser. Oh, war der geil. Und damit Sobo da durch. Super. Sobo hatte Schuhe für alles. Der ist ja, ich weiß gar nicht, wo der das hat. Sobo hat so Frauen an Taschen, glaube ich. Weißt du, wo mehr reinpasst, als von außen reingeht. Na egal, machen wir erstmal weiter. Dann haben wir hier den GCJ3YH Ancient Landing Modul. Ja, das ist ein kleiner Mystery in der Nähe von der Riverside-Szenerie, ebenfalls von Cosmic Bob. Mit etwas Fantasie auch ein wunderbarer Cache, weil dieses Landemodul, was dort untersucht werden darf, ja, ist auch sehr reizvoll. Okay. Wie bringt man jetzt diesen Cache, oder wie macht man Appetit auf den Cache, ohne zu spoilern? Ich sag mal so, die müssen sowieso sich das selber angucken, die müssen nämlich jetzt sowieso ein bisschen Tempo aufnehmen. Damit wir die wenigstens einigermaßen durchkriegen. Wir müssen eigentlich alle, hauptsächlich, sie wissen mal, wo es sich mal lohnt zu gucken oder was unser Geschmack ist. Bei mir wissen zumindest viele, auf was ich Wert lege und wissen dann, ob das für sie auch was ist oder ob sie einen ganz anderen Geschmack haben. Dann habe ich GC1MDVT, Verwunschener Wald. Ja, den haben wir nacheinander gemacht, also unabhängig voneinander. Der ist cool, ne? Auch von Nancy Kind. Der ist so simpel eigentlich. Der ist eigentlich einfach, ja. Aber die Strecke geht kreuz und quer durch den Wald, ja. Immer wieder über so einen kleinen Bach rüber. Man muss sich immer wieder was suchen, wo man da über den Bach rüberkommt. Echter T4, ja. T4 ist absolut berechtigt und klasse. Dennis Peters am Cache hier sogar mal vorbei. Okay, dann haben wir GC2PK1H, der alte Friedhof. Nachtcache, da musst du was zu sagen. Ein Nachtcache in Brandenburg, da war ich bei Hebix 85 zu Besuch. Das passt dann auch zu der Frage, die wir neu in unserem Fragebogen haben. Was hältst du von Caches auf Friedhöfen? Der geht also einmal quer über einen uralten Friedhof. Wie hältst du unsere neuen Fragen? Warum nicht? Kommt nachher ja sowieso noch. Ich habe es erst gar nicht erkannt. Also man geht über eine Wiese, dann kommen immer mehr Bäume dazu. So langsam, also es geht wirklich fließend von Wiese in Wald über. Ja. Und plötzlich stehen da Steine. Und ja, nichts deutet vorher auf diesen Friedhof hin. Plötzlich ist man mittendrin, der Cache geht einmal quer rüber. Aber so, dass man, ja, kann man gut machen, ohne Berührungspunkte jetzt direkt. Ja, das ist schon mal viel wert. Okay, dann haben wir GCN7Q7, Duck MTNT. Ja, das ist einfach ein guter 3,5er, der mal das hält, was er D-mäßig und T-mäßig verspricht. Ach, das ist so Cosmic Bob und... wie heißt sie? Duck und TNT noch. Wie heißt sie denn noch? Die Ownerin? Platanos müsste das, glaube ich, sein. Da brauchen wir gar nicht viel zu sagen. Die sind gut. So. Dann haben wir GCR10B 544-2. Bisschen gespitzt. Mit den Schlepperkeschern war die war da oben. Nee, ich glaube, Manolila ist mit mir unten geblieben. Genau, Peter ist nochmal hoch. Genau. Ja, man hat einen gigantischen Ausblick. Also ja. Den muss man machen. Wenn man nach Hamburg kommt und die Zeit hat, muss man den machen. Es gibt keinen besseren Ausblick. Auch das wieder nur durch Cachen kennengelernt, war mir vorher nicht bekannt. Und ist für mich jetzt auf jeden Fall eine Sache, die ich mit Touristen, wenn ich sie an die Hand nehme, um sie durch Hamburg zu führen, auf jeden Fall mitnehmen werde. Also wenn sie nicht herzkrank sind. Ja, einmal schön zum Schwitzen bringen, auch wenn es kalt ist. Dann haben wir GC2YARE, Razzi-H-Signal. Ach ja, wir haben ja so lauter Signal-Caches, die alle so... Ja, im Landkreis Stade, das ist irgendwie Mode. Jeder muss sein Signal-Cache haben. Also Eisenbahnsignale geht's drum. Und ja, manche sind langweilig, andere sind banal. Dann gibt es welche, die sind langweilig. Und dann gibt es halt so ein paar Ausreißer. Eins davon war jetzt eben von Razzi-H. Der hat das Signal selber verlegt an einen sehr ungewöhnlichen Ort. Man konnte dieses Signal... gut erreichen, ohne in die Nähe einer Bahnschiene zu kommen. Es war völlig ungefährlich. steckt viel Ironie in dem Cache. Ja, das muss man vielleicht kennen. Also, der war einfach gut. Wer den Cache angehen will, der sollte vielleicht aus der Region kommen und so ein bisschen diese Signal-Caches kennen. Ja. Und für die anderen wird das wahrscheinlich nicht so recht nachzuvollziehen sein. Nee, für die ist das einfach ein guter Cache. So. Trotzdem ist mir der gut in Erinnerung geblieben, weil das halt so... Was wir hier überhaupt richtig? Voller Ironie war. Ja. Ich denke, wir waren irgendwo... Ist das hier... Ja, wir müssen gleich links abbiegen. Da kommt hoffentlich gleich irgendwo eine S-Bahn-Station da vorne und dann müssen wir links abbiegen. Du weißt das besser als ich. Dann kommt GC2RCCK, Flug des Falters. Ja, inzwischen archiviert. Ein Cache, der fast langweilig beginnt. Die erste Station, da stehen die Zahlen einfach an Zaun geschrieben. Und von Station zu Station wurde es immer besser. Und am Ende musste man so ein Kugellabyrinth blind hinbekommen, bis man dann das Finale aufbekommen hat. Achso, haben wir doch in Stade irgendwo auch gehabt. Ja, das ist bei Hornigrund gewesen. Ja, oder ja, okay. Hm? Hm. Also, wunderbare Bastelarbeit mit so einem Kugellabyrinth mit diversen Klappen, Magneten und sonst was ich alles versehen, damit man das halt blind bedienen kann, gemäß dieser kryptischen Anleitung, die auf dem Deckel war. Also, da haben wir eine ganze Weile gebraucht und es war so eine Mischung aus Glück, Zufall und Können, bis wir das Ding aufhatten. Also, das war echt gut. Okay, dann haben wir GC18FFC, Highest Point of Holmsland. In Dänemark, da gibt es einen großen Punkt. Was war der, 5 Meter hoch? Nee, der höchste Punkt ist oben auf dem Leuchtturm. Ach, hattest du erzählt von, ja. Also für den Earth Cache reicht es natürlich, unten nur die Tafeln zu besuchen. Und dann kann man gegen kleine Gebühr auf diesen Leuchtturm rauf. Das habe ich mit meiner Tochter gemacht. Die ist 5 Jahre alt. Die war so heiß, auf diesen Leuchtturm zu kommen. Die ist komplett hochgelaufen. Die hat nicht einmal gefragt, ob sie auf den Arm kann oder sonst irgendwas. Egal, hoch da. Dann ist eine Tür, da musst du selbst sie noch den Kopf einziehen. Und dann steht man eben wirklich frei. Und das Geländer ist nicht mehr so richtig vertrauenserweckend. Dort, man steht einfach enorm hoch auf diesem Leuchtturm. Gigantischer Ausblick. Und ist ein richtiges Highlight da in der super flachen Ecke. Also merken. Dann haben wir GC2X02W, TB-Resident Hansestadt Stade. Da kann man wieder nicht zusammen... Mach den! So einfach. Das ist, ihr werdet mit offenem Mund da stehen, das könnt ihr mir schon glauben. Jetzt geht mein Internet Explorer auf, ich weiß nicht warum. Ich muss mal eben schließen. Muss mal irgendwo drauf gekommen sein. So, sind wieder zu. Also ist einfach klasse, das Ding. Mehr kann man da fast nicht zu sagen. Dann kommt GC1Q4C7, Pfahlsitzer. Also Klettern im Wasser. Mehr will ich gleich sagen. Genial. Eine Leiter reicht. Also ihr müsst keine Kletterer sein, eine Leiter reicht wirklich. Muss man gemacht haben. Grandios. Dann kommt GC1EDEX. Lockt mich doch alle am Arsch. Gut, zum einen war es mein 7000er in Köln auf dem Geocoin-Fest. Wo ist jetzt die zweite Person zum Silberrücken kraulen? Wieso? Ja, du hast gesagt, dass so, ja, ist oh, ich erwarten muss. Na gut, aber da muss man auf jeden Fall, das ist ein Mystery und ich weiß gar nicht, wer mich rausgeholt hat. Irgendwer war Gott sei Dank da und hat mich rausgeholt. Da muss man seinen Namen in den Lack eines Autos kratzen. Und das Ergebnis zählt nur, wenn man durch die Grundierung bis auf das Eisen kommt. Also, ich glaube, die Polizei war dreimal da während der Aktion, weil die alle dachten, die Autos werden zerkratzt. Ich sage es kurz und einfach, es war klasse. Wo man den findet, kann ich euch nicht sagen. Mir hat auch nur einer Bescheid gesagt, ich soll rauskommen. Okay, Köln habe ich erwähnt. Ich fand das jetzt kein... Ist es mir richtig? Nicht ganz, wir müssen da vorne noch ein kleines Stückchen weiter. Das machen wir vielleicht mal über das Navi oder so, die letzten Meter. Ja, okay. Also in Köln fand ich jetzt, ja, schön ist falsch ausgedrückt. Ich habe mich gefreut, viele mal wieder getroffen zu haben. Ja, es war einfach die Größe, die hat begeistert. Ja, ich glaube, wir haben jetzt zwar noch viel, aber... Wir haben gar nicht mehr so viel. Ich glaube, wir machen jetzt einfach nur unseren Jahresrückblick eben fertig. Ja, aber wolltest du jetzt noch im Auto hinfahren oder was? Ja. Ach so, ja, dann, aber dann ziehen wir ihn jetzt so durch, damit wir wollen die Leute jetzt auch nicht nerven. Kein Problem. Geht's, obwohl können wir auch einen Rückweg machen. Gut, machen wir einen Rückweg. Das ist das Einfachste, würde ich sagen. Ich mache einen Strich drunter und auf dem Rückweg besprechen wir die anderen noch. Dann hören sich das auch auf der Konserve nachher nur noch die an, die es wirklich interessiert. Weil ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich alle sonst interessiert. Wir machen jetzt eine Pause und hoffen so in einer Viertelstunde, 20 Minuten, vielleicht auch eine halbe Stunde wieder live gehen zu können aus irgendeinem Restaurant hier mitten in Hamburg. Ich kenne mich ja auch nicht aus, aber da findet dieses Event, kann man das gar nicht nennen, so ein Treffen von Podcastern aus ganz Deutschland statt. Und zwei davon, die sonst nicht so viel reden, lesen und schreiben, haben wir uns rausgesucht und wollen wir nachher interviewen. Ich sage jetzt einfach mal ciao und wir hören uns später. Bis dann. Und ich war halt am vorderen Ende der Leiter, habe dann immer versucht, so nach hinten zu reden, was natürlich dann schwierig ist. Und Jörg hat dann versucht, irgendwie das Mikro in meine Richtung auszurichten, damit wir so halbwegs gleichmäßig draufkommen. Aber das klappt natürlich überhaupt nicht. Da hattet ihr aber das H2 nicht. Doch, das haben wir auch mit dem H2 gemacht. Weil ich weiß nicht, du hast es wohl in der Tasche gehabt und das ist mal ausgegangen? Ja, das war auch das. Das war aber das war das H2, ja. Achso. Läuft das jetzt auch? Ja, läuft. So, jetzt läuft's. Nee, also das haben wir auch schon mal H2 gemacht, aber außen werden wir, vielleicht haben wir gesagt, ein, zweimal im Jahr nochmal. Als Besonderheit, weil ein andere hat danach gefragt. Und haben gesagt, gut, das können wir ein, zweimal im Jahr machen. Ich habe es auf Teneriffa auch gemacht, also von daher. Aber dass du das nicht hörst, ist nicht weiter tragisch, also um Gottes Willen. Ich kann da wirklich gut mit leben, wenn einer sagt, das ist doch scheiße, was ihr da macht. Nee, das gar nicht. Nein, ich meine nur, selbst damit hätte ich. Das sind die Ausreden. Da bin ich 2 Stunden bis zum ersten Kunden rein. Ja, das hätte gepasst, ja. Ja, selbst wenn es dann nur eine Stunde ist. 2 Stunden machen die wenigsten so lange. Ich glaube, wir sind auch jetzt online. Wir können eigentlich, Kommentare gibt es noch nicht, deswegen weiß ich nicht, ob wir wirklich online sind. Ja, die Frage ist natürlich, wer wird überall. Wir zeichnen aber auf, von daher haben wir jetzt was. Wir müssen jetzt erstmal sagen, wir haben heute der E, ne? Habe ich doch richtig gelesen. Der E. Fragebogen. Ich habe ja auch für uns immer Fragebogen. Wir wollen ja sonst trotzdem. Wir sind jetzt, wo sind wir jetzt hier? Kriegt man mal vorher nicht. Wir sind im S-Raum. Heißt das Ding hier? S-Raum? Ja. S-Raum. Bisschen laut hier, das ist, weil es ein. Aus diesen 10 Leuten, die kommen sollten, sind es jetzt 30. Und ich einen schwarzen Tee gerne. Schwarzen Tee. Habt ihr bereits bestellt? Nee, wir sind zuletzt gekommen. Okay, also eine rote Cola und ein schwarzer Tee. Ja. Ich habe meine Schweizer schon nach vorne stehen. Ich hole mir gleich mal ran. So, jetzt haben wir bestellt. Also wir sind jetzt hier im Essraum oder wie immer das heißt. Und von den 10 Leuten, die es wohl so werden sollen, sind hier 30, 40. Das müssen wir gut drauf, ne? Och, das geht. Das geht. Nee, ich meine wegen dem Ton. Ach, das ist egal, mach dir keinen Kopf. Die Leute sind einiges bei uns gewohnt und wer das mit anhört, der muss damit leben. Die Qualität dürfte heute bescheiden sein, weil wir hier halt im Laden sind. Scheißegal, wir probieren es ja auch aus. Wir sind am Experimentieren, wir machen das 3-4 Monate. Von daher ist das bestimmt. Fangen wir mal an hier. Ich fange heute mal an. Wie kommt der Name denn überhaupt zustande? Ja, das, bei dir stimmt die Frage wirklich gut. Ja. Wie kommt man auf der E? Der Ingolf. Und du wusstest nicht, wie man das schreibt, oder? Also Legasthenie, oder? E ist der erste Buchstabe meines Nachnamens. Eieieiei. Und dein Mädel sitzt jetzt da hinten? Ihr seid doch aber, also. Ja. Feiern oder nur zum Poppen? So. Also, ja. Also, Lebensabschnittsgefährte. Die will aber nicht mitmachen, haben wir gesagt. Ist doch kein Problem. Du sollst dich jetzt hier nicht unterhalten, wir müssen jetzt hier weiter durchziehen. Ernst des Lebens. Genau. Wie lange bist du dabei? Beim Cashen. Ich bin mir nicht ganz sicher, November 2006 habe ich, glaube ich, die erste Dose tatsächlich gemacht. 2006? 2006. Das ist auch schon eine Weile her. 2007 war ich dann auf GC.com gar nicht vertreten. Ausgesetzt? Ich habe 3 oder 4 Dosen auf OC gemacht. Also DE, klar. Gott. Und ja, im Osten. Da gab es 3 Dosen zu der Zeit. Ja, ich war mal auf dem Weg nach Ruhrenstadt, so ein Folkfestival ist da. Ja. Und da habe ich auch ein paar Dosen gemacht. Und die waren auf OC gelistet. Meine Güte. Die habe ich gemacht. Und dann 2007, das war es auch. Wirklich, nur die OC-Geschichte. Ja. Und 2008 habe ich dann richtig erstmal zugelegt. Was heißt richtig zugelegt? Naja, erstmal richtig Dosen. Also ein paar mehr, ja. Okay. Übrigens, schönen Gruß von Luis. Der sagt, es ist besser als erwartet zu hören hier. Von daher kann man uns hören. Okay. Wie viele Caches hast du denn jetzt zur Zeit gefunden? Über den Daumen. In letzter Zeit? Über insgesamt. Insgesamt sind es jetzt 2.500. Ja, 40. Also 2,5. Also ja, es geht einfach darum, dass die Leute so ein bisschen wissen, wen wir auf dem Tisch haben. Die Frauen sind ja doch irgendwie, zumindest zeigt es ein bisschen, wie viel Erfahrung man gesammelt hat. Und wie viel man so im Schnitt casht, ob man Statistik-Casher ist. Bei 2500 nee, seit 2000. Das darf ich nicht mehr sagen. Da wurden wir ja kritisiert, weil Genuss-Casher sich dann ja so abwertend anhört. Also ich fand das gar nicht abwertend. Ganz im Gegenteil. Ich finde das eher einen positiven Begriff. Aber da waren sie. Einer hat uns da bei iTunes. Wie weit ist dein Genuss dehnbar? Wenn ich es genieße, einen Powertrail zu machen. Ich wollte ja sagen, Genuss ist eigentlich alles. Aber wie willst du das? Ja, aber wie soll ich denn als Podcaster, wenn ich jetzt, als Podcast egal als was, wenn ich jetzt einordnen will, wer viel und wer wenig cash, wie soll ich das denn nennen? Soll ich jetzt anfangen hier die Leute, du bist ein größer 500? Deswegen haben wir gesagt, wer jetzt wenig cash hat, den nennen wir Genuss-Casher, weil er halt wieder guckt, was er macht. Und die anderen sind dann Casher. Also das ist weder abwerten noch sonst was gemeint. Leute, die es gerne machen, die mich. Ja, die brauche ich ja dann gerade. Ich nehme einmal die frische Flaschen mit. Okay. Ja, alles klar. So, jetzt haben wir den schwarzen Tee auch noch live. Wo waren wir denn? Wie viele Caches haben wir? Wie bist du denn überhaupt zum Hobby gekommen? Ich habe da schon mal drüber nachgedacht. Ich weiß es nicht wirklich. Das muss ja schon angefragt werden. Ich habe eine PDA gehabt, das weiß ich. Ich habe eine PDA mit einem GPS-Maus. Ja. Die brauche ich einfach zum Navigieren bei der Arbeit. Ja. Das heißt ja, was machst du denn überhaupt? Arbeitsmäßig. Damals bin ich noch mit dem LKW durch die Gegend gefahren. Ah, okay. Und Speisemesser. Und irgendwo, lass mir nicht lügen, das kann auch sein, dass ich das in einer Zeitung mal gelesen habe. Das ist 2006? Da gab es schon Zeitung. Ja. Zeitung, ja. Ich sage es. Zeitung, vielleicht auch Internet, ich kann es dir wirklich nicht sagen. Zeitung gab es, die Frage, es gab schon Berichte darüber. Ja, doch, 2006 kamen die erst. Ja. Doch, ich glaube, Alligatöse und Co. haben, glaube ich, sogar eine Filmsendung damals um den Zeitpunkt immer gemacht. Ja, da ist so Alligatöse, Blue Lord und so sind da durch die Gegend gestapft. Blue Lord macht schon lange nicht mehr so viel. Also, das schon lange her, ja. Den dürfte man eigentlich auch immer noch bei YouTube finden. Dieser Ausschnitt davon wurde mal online gestellt dazu. Du kommst. Die erste unangenehme Frage, wie alt bist du? 43 Jahre. Oh, der ist ja noch jung. Scheiße, ich bin der Opa am Tisch hier. Ich bin der Gott vor. Jetzt kommen wir wieder in den Silber. Oh, jetzt kommt. Oh, ja, stimmt. Oh. Bitte zwei. Ich habe 7000. Ich möchte zwei. Ich fand das so schön, diesen Kommentar. Also, wir hatten einen Kommentar mal, der schrieb was von Silberrücken. Das war aber gar nicht böse gemeint. Aber das fand ich so richtig. Ach, das hat ja irgendwie was. Na klar. Das gehört, also, gerade bei den Geocachern sind so viele. Ja, wie soll man das nennen? Ja, so viele Silberrücken dabei, die auch gerne dann im Vordergrund stehen. Das ist einfach so, muss man ja auch zugeben. Finde ich schon spannend, aber. Das ist ja kein Nachteil. Nö, solange es jetzt Grenzen hält, können die auch, geht das. Hast du schon mal ein Eventbesuch, brauchen wir nicht fragen. Und ob normal und mega, ihr seid auf reichlich Events. Das können wir mal so sagen. Überall und am Nowhere. Und was ich immer bewundere, ihr organisiert irgendwie überall mit, auch wenn ihr 5000 Kilometer entfernt wohnt. Hobby? Zweites? Oder? Nee, schon, ja, klar. Weil das ist ja echt Aufwand dann. Nee, das ist, meistens ist das eben kein großer Aufwand. Ja, gut, du bist sowieso vor Ort. Du aber bist vor Ort, du musst halt nur vorab mal eben aber klären, du musst arbeiten. Ja, das, bei den Ullmann war das ganz nett. Bei den Ullmann war das ganz nett. Mhm. Wir haben uns angemeldet, wir haben gefragt, können wir helfen? Jo, klar. Ja, das kann ich vorstellen. Irgendwann wussten wir auch, dass wir dann eingeteilt sind bei der Getränke. Und als wir angekommen sind, schön begrüßt und da ist der Tisch. Auch nicht doof, du siehst auch eine Menge Leute, wenn du da an der Getränkeausgabe stehst. Ja, da kriegst du natürlich alle von. Ja. Ja, klar. Das Jeder kommt bei dir vorbei. Ab und zu ist dann halt auch mal ein Zeitraum, ein kleines Pläuschchen. Na gut, wenn ich sag mal, wenn du bedienen musst, dann geht das halt nicht andauernd. Na ja. Mit einem zweiten Tisch, dann redet einer mal 5 Minuten und dann ist ganz gut. Okay. Habt ihr zusammen das dann gemacht? Ja, wir waren zusammen. Also beide praktisch hinter der Theke dann auch? Ja, genau. Aber sonst ist ja scheiße, wenn abwechselnd seht ihr euch nicht mal. Das, dann wird es mich, glaube ich, nerven. Ja, gut, ja, dann wäre es ein bisschen ärgerlich. Ja, sie will nicht, ne? Ja, dann muss man halt muss ich schon einfach immer zu zweit auch bei sein. Ja, das kann ich mir. Ja. Gut, die freuen sich natürlich alle. Meine Hilfe kann man immer brauchen. Aber das kann ich mir noch dann sinnen. Ja, in Ulm habe ich euch, glaube ich, auch zum ersten Mal. Nee, zum ersten Mal. Wir uns jetzt zum ersten Mal in Leipzig zu helfen? Wo haben wir uns denn zum ersten Mal überhaupt getroffen? Oh. Ich weiß, ich habe von deinem Mädel damals diese grüne Socke bekommen. Scheiße, die wollte ich heute noch anmachen, die habe ich vergessen. Ja, du wolltest zeigen, dass du wenigstens etwas geschenkt bekommen hast. Ja, ja, ja. Ja, Geschenke ist wenig bei uns, ja. Das erste Mal auf dem Alster-Event. Alster? Als du Alster angefroren. Nee, da war ich nicht. Eben. Du doch, da haben wir zum Cashen am Montag. Aber stimmt. Hinten an der Brücke. Das war zum Cashen. Nee, aber das war unten am Wasser, hätte man hin müssen. Ja, das war aber nicht richtig gefroren. Und ja, stimmt. Was ist das da? Irgendwie so ein kleines Restaurant gewesen. Wie heißt denn der? Naja, unter der Brücke auf jeden Fall. Man muss vom Wasser aus ran, sonst hört man nichts. Hm? Das stimmt. War nicht gefroren, richtig. Es war ein Flach ins Wasser. Warum verteilt ihr grüne Socken als Anstecker? Das ist eine Frage, die du Lilith fragen kannst. Da überlege ich auch gerade noch, ich glaube, weil wir Löcher haben. Nee, es ist nicht nur grün, also es ist ein bunte Socken. Es ist eine bunte Socken. Also Temu DS hin, wie immer das ausgesprochen wird, ja, du kannst gerne ein Bier mitbestellen. Nur mit dem Trinken wird schwierig. Wir kippen es auf die Tastatur. Ja, das ist sehr, sehr sinnvoll, klingt das. Machen wir mal weiter. Wie hast du denn die Koordinaten von deinem ersten versteckten Cache ermittelt? Hast du überhaupt schon einen versteckt? In meinem ersten Cache. Ich habe über 2.500 Dosen gefunden und noch nicht eine einzige gelegt. Also, ja, ich finde das. Ja. Da wirst du jetzt ein paar böse Kritiken kriegen. Ja, ich persönlich finde es immer albern. Bevor ich irgendwas lege, ohne irgendwelches Talent dazu haben, lasse ich es lieber ehrlich sein. Ich habe ganz tolle Ideen gehabt, aber das führte einfach nie zur Ausführung, weil das wären Multis geworden und 10 Stunden irgendwas machen. muss ja nicht verkehrt sein. Also ganz tolle Ideen und dann wusste ich selber nicht, wie stelle ich das überhaupt an, dass dann die Idee, also über zur Ausführung weg dann auch wirklich noch Sinn war. Weil irgendwas hintereinander rein, wo du sagen kannst, okay, waren ganz tolle Tralis, hätte ich zumindest gerne gehabt, aber nur einen Multi, na gut. Wir einigen uns darauf, dafür helft dir immer bei den ganzen Events, also das gleicht sich ja mehr als aus, also ich glaube, den ganzen Tag auf dem Event da irgendwo am Tresen stehen, ist auch nicht. Ja, das waren 2-3 Stunden. Ach, jetzt gebe ich ihm die Möglichkeit, da ist auch. Oh. So, da hätte jetzt die Frau dabei haben müssen. Die hätte jetzt so einen kleinen Anstupf, so gesagt, 10 Stunden haben wir gestanden, ununterbrochen. Ja. In der Kälte. Ich glaube, es waren 12 Grad minus und es war nicht geheizt. Und wenn wir Kasse machen durften, eine Pause machen. Kein Tages. Was für eine Pause? Benutzt ihr Software, wie zum Beispiel GSAK? Ich benutze GSAK, ich benutze... Lilith nicht? Nee, das mag sie überhaupt nicht. Das alte 16. Das führt ihr doch getrennt, die Konten da. Na klar, ihr habt doch 2 verschiedene Accounts. Ja, ja, macht ja Sinn, ja. Wir haben uns ja beim Cashen, beim offenen Event haben wir uns getroffen. Das passt dann ja auch, ja. Bei welchen? Also kleines oder mega? Das ist so ein, nee, das ist so ein kleines Event. Wolfmanns. Genau, so ein Kletter-Event. Mal zeigen lassen, wie man klettert. Nein, da haben wir ja richtig was Schnulziges, ey. 2, die beim Küchen zusammen. Fehlen nur noch Pixel und Ulrich, die kommen nachher auch noch. Dann setzen wir uns hier alle an. Die haben sich auch bei Küchen gefunden. Ja, und zwar auf dem Event, das morgen stattfindet, vor 2 Jahren. Auf dem Silvester-Event. Also, ich glaube, zusammengekommen sind sie ein paar Tage später, aber da haben sie sich, glaube ich, so... Da hat es, glaube ich, so gebritzelt, wenn ich das richtig verstanden habe, weil ich bin da nicht ganz sicher. Also, das ist bei uns auch gewesen. Da hat es gebritzelt und dann haben wir uns noch ein paar Mal zum Cashen getroffen und da britzelt es. Ja, naja, wie das dann so ist beim Dosensuchen. Der ist so platt, der muss da einfach sein. Welche Internetseiten benutzt ihr denn sonst noch so? Also zum Thema Geocachen jetzt. Foren, Blogs, Podcasts, Grüne Hölle, Google Plus. Ja, bei dem Podcast, Dosenfischer. Jetzt musst du uns erwähnen, Anne. Hatten wir doch, schon, hatten, wir hatten schon zugegeben. Ich habe das schon gesagt, war das nicht, bevor das Mikrofon an war? Deswegen holen wir uns noch so viele Gäste, weil die hören danach dann alle. Ja, so macht man, baut man einen Hörerschatz. Ihr müsst den Traffic nachher auch bezahlen. Das ist kein Problem. Nein, wir sind bei Podcast. Oh, jetzt sind wir weg. Stromausfall. Müssen wir mal gucken hier. Tatsächlich sagt er, wir sind weg oder was? Live schalten. Probier nochmal. Oh ja, wir waren weg. Ja, ich hoffe, wir sind wieder da. Aber das macht nichts, weil dieses Mal, wenn ich jetzt nicht wieder vergessen habe, nein, wir nehmen alles auf. Oh, jetzt sagt er auch wieder hier mit seinem Network Change diese komische Meldung. Wir sollten jetzt wieder live sein. Ja, wir hatten eben kurz einen Abbruch, warum auch immer. Ich muss es immer ein bisschen im Auge behalten. Das liegt doch dahinter, glaube ich, ne? Kleine schwarze Box. Ja, ja, das ist, genau. Naja, wir sind jetzt nicht die technisch. Da sind sie wieder, ja. Ich hoffe, ihr habt nicht so viel verpasst. Wir haben das eben erst gesehen, dass ihr... Scherzkeks, das wissen wir ja nicht, was wir verpasst haben. Naja, aber wir wissen ja, wie lange nichts rüberkam. Das meine ich mit zu viel. Egal, wir machen einfach weiter. Also, das gibt es ja auch als Dose, dann müssen das alle nochmal downloaden. Dann lohnt sich das. Hört man den ganzen Scheiß auch nochmal doppelt. Schneidet ihr? Nö. Also die Live-Podcast schneide ich nicht. Das ist mir zu doof, weil, weiß ich nicht, das bringt's nicht. Weil bei den anderen schneiden wir fast nichts. Es sei denn, dass jetzt wirklich mal einer irgendwie einen Satz gebracht hat, der wirklich extrem missverständlich wäre oder wo es persönlich wäre. Spoiler auch. Oder persönlich will ich auch nicht haben. Also bei mir kann jeder im Podcast sagen, was er will. Ja. Aber nicht jetzt zum Beispiel, der sowieso ist ein Arschloch. Das will ich nicht haben. Das würde mir sehr auf den Keks gehen. Ja, er bringt hier immer irgendwelche Warnmeldungen. Das hatten wir schon mal. 4 Minuten haben die verpasst. Die sprechen wir dann nach irgendwann. Wir machen trotzdem mal weiter. Achso, nee, wir wollten noch wissen, genau, welche Seiten. Podcast, Twitter. Ja. Ja, Twitter ist klar, da kennen wir das ja. Da lese ich ja. Genau. Und sonst noch? Foren, Grüne Hölle, gucke ich ganz, ganz, ganz selten nach. Die erste Zeit mit meinem Bado habe ich angefangen, da war so mal gucken. Also das Nachschlagewerk finde ich das Ding auch nicht, finde ich das gar nicht schlecht. Das ist reines Nachschlagewerk für mich. Jetzt kriegen wir schon wieder diese scheiß Fehlermeldung nochmal. Lass dich nicht irritieren. Ich höre nur am Rande. Ich höre dir trotzdem zu. Ich muss das aber echt. Ja, das ist immer ein bisschen doof. Das hätte ich mal vorher Bescheid sagen sollen. Also ich höre deswegen trotzdem zu. So ist es nicht. Nur er bringt hier immer so eine Fehlermeldung. Das haben wir bei 1000 Mics. Ich weiß nicht warum. Und dann muss ich sie aber zu wegbringen. Ach so, dann sind die Aussetzer, sagt er gerade. Keine Ahnung, woran es liegt. Nehmen wir jetzt so hin. Wir sind immer noch bei den Dings. Twitter ist klar. Podcast. Großen Fischer und euch. Ich hätte fast vergessen. Gibt es noch andere? Facebook? Nee. Google? Na, die anderen dämmern jetzt ja vor sich hin. Google? Ach, dieses Google Plus oder? Ja, da gibt es auch, eine relativ. Was ist das andere? Wave? Gibt es das noch? Nee, Wave ist tot. Das haben sie, glaube ich, sogar abgeschaltet jetzt ganz. Das hatten sie ja. Hab ich nicht mitgekriegt. Ich habe nur über Twitter war das, glaube ich, damals. Diese Wave? Nee, haben sie. Die gibt es nicht mehr. Vergiss es. Wave? Nö. Blogs? Habe ich am Anfang. Eine Riesenliste an Blogs, aber lesen ist ganz selten. Geht's dir auch so, ja. So, ich habe mal aufgeräumt vor ein paar Monaten und da habe ich noch, wie hieß er? Vierlagig Deluxe drauf. Also, okay, der ist schon etwas länger. Sagen wir mal so, meine Blockroll ist vielleicht nicht ganz auf dem Stand. Ja, das hat man noch mit. Dafür hat man den RSS-Reader, da kann das drin vergammeln, dann ist das egal. Was hältst du von Konkurrenzplattformen? Also TerraCaching, OpenCaching, .de, .com und... TerraCaching? Ja, 2006, da gab es TerraCaching. Ja, schon. Gibt es TerraCaching noch? Ja, oder ich glaube, die haben jetzt einen neuen Betreiber. Oh, ich könnte sagen, dass wir die ganze Handyscheiße da auch mit drauf haben. Ich habe meins nicht ausgemacht. Da gibt es wohl einen neuen Betreiber und die wollen jetzt nochmal richtig durchstarten. Also, vergiss es, das wird nicht klappen. Wieso? Wer war der letzte, Garmin? Ja, aber das war ja eine Missgeburt. Also Garmin... Also alleine ihr Icon war ja schon etwas... Du meinst, dass ganz am Anfang hatten sie irgendwie so ein Adolf. Ich wollte gerade sagen, so ein Adolf Hitler-Gedächtniscache, ja. Der gerade hinter dir sitzt, der hatte das ja unter GC Flash gepostet. Ui, der hat aber Kommentare einstecken müssen. Ja, aber es war schon, also das Ding fand ich aber auch eine Totgeburt. Ist grenzwertig. Ja, ich finde es auch grenzwertig. Ich habe ewig nicht mehr geguckt, ob das, was da passiert. Ehrlich, wie wahrscheinlich fast jeder Cacher, der es damals mitgekriegt hat, hat sich angeguckt, angemeldet. Hat seinen Account gesichert. Genau. Ne? Ja. Genau. Also das ist ja eigentlich das Wichtigste. Ja, den Account sichern. Kurz nach Founds hochladen. Und ja. Das war's. Also bei Terracaching habe ich nicht mal meinen Account gesichert. Bei opencaching.de habe ich einen Account. Ja. Also mein 2007 hast du die drei gemacht. Meine Funde dürften da also wirklich so bei 4, 5, unter 10 liegen. Okay, also. Unter 10. Ja. Okay, also. Schmeißen die da einen irgendwann runter? Nee. Dann müsste ich ja. Dann würden ja deine Funde. Also wenn ich dann meinst du, was da für ein Raunen durchs Internet gehen würde, wenn irgendwo Funds gelöscht werden? Es gibt da irgendein Tool, mit dem du deine Funds übertragen kannst von GC auf OC. Das funktioniert auch. Benutze ich auch dafür. Ich stehe immer noch auf geocaching.de, gibt so eine Statistik, da stehe ich irgendwie noch an 24. Stelle von 25. Solange, die willst du dir nicht nehmen lassen. Solange ich da noch stehe, lade ich meine Founds hoch. Wenn ich da nicht mehr stehe, ist das vorbei, aber so lange, das tue ich mir an, ja. Das tue ich mir echt an. Gibt's noch was anderes? Also, ja, Navi-Cache. Habe ich auch gesehen. Also, das sind Terracache und Navi-Cache. Das sind die 2006. Also, Navi-Cache ist. Ja, Navi-Cache ist, glaube ich, seit damals schon tot. Und dann habe ich halt Geocaching. Ja. Glaubt es. Nee, Navi-Cache ist. Vergiss es. Navi-Cache ist. Warum war es Geocaching kaum? Einfach wahrscheinlich. Ich kann mich nicht wirklich erinnern. Die meisten. Weil es etwas bequemer war. Und da waren schon Cache auch im Ort zu finden. Ja, das war, die hatten von Anfang an am meisten, war bei uns auch so. Also ich kenne keinen, der am Anfang mehr gehabt hätte. Navi-Cache war auch nur so. Wahrscheinlich wäre ich auf GC.de gelandet. Also ging mir auch damals. Ich habe damals mit Navi-Cache angefangen tatsächlich, 3 Tage lang. Und bin dann auf Geocaching gekommen, weil ich gleich gesehen habe, alles klar, da ist viel mehr. Und dann habe ich die beiden parallel betrieben. Also das haben auch, glaube ich, die meisten gemacht. Was haben wir denn noch? Wie wird es denn bei dir weitergehen? Mehr, weniger, gleich viel cachen? Was denkst du? Mehr, weniger. Mehr, weniger? Es kommt immer so drauf an. Dieses Jahr haben wir Trails gemacht, so kleinere. Hey, Statistiker. Ja, ich persönlich nicht, aber ich bin ja immer dabei. Man liest ja in meinem Twitter-Account. Man wird auch gezwungen. Das geht aber allen so. Ich kenne keinen, der die freiwillig macht. Die sind klein, was war das? Braunschweig. Wie viel reden wir denn da? Das sind 100, irgendwo am Kanal. Ja, das ist ja kein Powertrainer. Das ist doch heute kein Powertrainer. Die haben wir bei minus 6 Grad mit dem Fahrrad. Allerdings haben wir 2 Tage gemacht. Ja, nach 6 Stunden. Ja, das ist geil. Das ist ja Arsch durchgefroren. Das ist ja kein Powertrainer. Das ist ja ein bisschen erhöhte Cash-Frequenz. Mehr ist das doch nicht. Die haben wir gemacht. Sowas weiß die Lille. Die sagt dir auch, die hier vorne liegt ein Cash. Die sieht nicht aus, als wenn sie kommen wollte. Nee, die will nicht kommen. Enttäuscht mich schon ein bisschen. Also wenn ihr bei minus 6 Grad Powertrails macht, dann seid ihr wahrscheinlich auch Wettbewerben nicht abgeneigt. Also schmerzbefreit. Nee, Wettbewerben wiederum nicht. Also ich habe das mitgekriegt, was war das letzte, glaube ich, Ach, da war das mit Laufen irgendwas? Oder? Ich weiß es gar nicht. Ja, da war, glaube ich, so ein Laufwett. Das war aber, glaube ich, da ging es irgendwie Marathon. Oder, also ging es da mit dem Laufen. Ich kriege das mit und weil es mich nicht groß ist, wirklich groß interessiert, dann läuft das auch im Vorbei, dann ist weg. Also Stadtmeisterschaften werden wir so schnell nicht. Also das ist einfach nicht so mein Ding. Nö, also gibt's eher so die meisten sagen das eher so, ne? Sind ein paar wenige, die da Lust zu haben. Ja, wobei die Wettbewerbe auch wiederum vielfältig sind. Also es gibt ja alles Mögliche inzwischen Wettbewerbe. Ganz gut präsent in meiner Timeline ist im Moment hier die Geocaching-Abnehmen-Challenge, die jetzt am 1.1. beginnt. Ja, hier wäre es jetzt auch schlecht aufgehoben. Ja, wieso noch einmal schlemmen, bevor die Challenge beginnt. Ja, das stimmt natürlich auch, ja. Am 1.1. Die haben aber, glaube ich, irgendwie ganz ernste Regeln und sowas. Ne? Also das hat irgendwie, habe ich das eben gehört, dass das da ganz schön militärisch zugehen soll. Ja, das ist ja schon zu. Ja, wir haben es ja auch nicht nötig. Das muss auch nicht durchorganisiert sein. Für kleine Hagen und Dinge. Ja, also das ist täuscht. Die anderen sind zu dünn, das ist das Problem. Hast du denn schon mal Probleme gehabt beim Cachen mit Jäger, Förster, Polizei oder irgendwas in der Richtung? Nee. Nee. Doch, wo waren wir gewesen? Das interessiert mich auch. Wir waren bei einer Letterbox. Die war in einem Baum versteckt. Also auf 4-5 Meter. Konnte man hochklettern. Also Räuberleiter, hoch, ja. Erster Ast, zack, zack, oben hoch. Und dann natürlich nur mit Sicherung. Was? Das ist so ein Insider. Ja, ja. Ja, nur mit Sicherung. Nur. Ja, also, ja. Also von unten hat man. Immer vorbildlich. Ja, mit Seil und. Sicher, also fünf Mann. Ich da so im Baum rumklettern. Als Kinder sind wir 10 Meter hoch im Baum geklettert. Ja, aber das hast du nicht verpodcastet. Und auch nicht verlockt. Das heißt, das wusste keiner. Ja. Genau, das piepen, das piepen. Das, du wolltest ja wissen, ob wir schneiden. Das schneiden wir später raus. Wunderbar. Ja, da kam dann der Förster an, hat sich das angeguckt und sagte, junger Förster, irgendwie so oder weit, ja, keine Ahnung. Ja. Vielleicht gehört er ihm auch dabei. Sagt, geschätzt, vielleicht 30, 35. Ja, ja, interessant wäre es. Angucken, also das Caching angucken wird er sich nicht. Fand er interessant, aber die Dose da oben ist nicht so, ja, klar, dolle geeignet. Wenn ihr euch mit dem Owner dann eben in Verbindung setzt, dass der sich darum kümmert, dass ihr runterkommen darf. Also ja. Kein Stress, kein Ärger. Wie man den Wald reinruft, so schneidet es auch. Sehe ich auch so, ja. Das war's. Ja. Na ja, gut, aber die Dose ist weg. Vielleicht auch nur verlegt. Bei uns haben sie tatsächlich eine mit Schrot vom Baum geschossen. Hab ich schon. Ja, ja, ist tatsächlich, ja, bist du ganz in der Nähe von uns. Irgendwo, ja, in einem Block, in einem Podcast. Ja, ja, ja, ja. Echt ein Hammer. Ja, aber ich finde es gut. Man muss ja nicht jeder Kontakt irgendwie negativ sein. Wenn der sagt, die schmecken da oben nicht und das geht ohne irgendwelche Reibereien zu, ja, verlegen. Die Tonart macht es halt, ja. Dann ist das auch klasse. Also es war ihm wohl schon klar geworden, dass da immer wieder mal Leute hochgehen. Ja, also. Und ich sag mal, der unterste Ast, an dem man sich so das erste Mal hochgeholt, sieht das. Ja, ist so keine 10 cm dick, ne? Irgendwann, ja, knackt er mal weg. Ja, ja, stimmt schon. Hat sich das so einmal so angeguckt und also heute habe ich, wieder mitten in Hamburg eingesehen, ja, mitten im Wohngebiet. Umgeben, ich habe wieder nach Klettercaches, also ich gehe immer nach Klettercaches gucken. Und wenn die so bis 10 Meter, können wir die ja mit unserer Strickleiter machen. Dann mittlerweile 20 Meter. Und gucken wir die vorher an und sortiere die mal so ein bisschen ein, was wir machen können im Sommer. Und mitten im Wohngebiet. Rundherum Häuser, Spielplätze. Also absurd, echt. Sorry, aber da gucken die Kinder dir zu, wie du da hochgehst. Dann kannst du dir ja vorstellen, wie lange dauert das, bis die ersten Kinder versuchen, da hochzukommen. Oh nee, ey, da habe ich echt Schmerzen mit. Also das, der hat mir nicht wirklich gefallen. Hast du auch Probleme mit Cache auf oder zumindest Stationen auf Spielplätzen? Ja. Hast du auch gut? Ja, wenn ich da alleine hinkomme, habe ich damit ein großes Problem. Ich bin mehr als einmal angeraunzt worden. Einmal bin ich weggefahren und ich, dadurch, dass ein Cabrio ab, hörte ich noch hinter mir, Mama, der Mann fährt jetzt weg. Da musste ich schon statt Mama da irgendwo in den Büsche und hat die ganze Zeit geguckt, was ich da mache. Ja. Oh, ich kann doch Mama auch verstehen. Aber das, natürlich ist das immer blöd mit diesen Generalverdachten, aber muss man denn auf Spielplätzen unbedingt was hinlegen? Wenn die hauptsächliche Kescherschaft ist Mitte 40, männlich. Ja, aber ich bin ja auch nicht zu blöde, dann so eine Spinne oder wie die Dinger da auch immer heißen, auf 5 Meter. So, ja, da gibt's nämlich auch, ja, weiß ich, ja. Nach einer Vogel oder so. Ja, und dann kommen. Eine Station, dann muss er halt diese 5-6 Meter da hochklettern. Ich bin ja nicht so blöd für. Das Klettern nicht, aber wenn Mama dann kommt und die Polizei ruft, das kann man sich. Was mich daran stört, ist, dass das anfängt, andere Menschen zu belästigen. Das ist, glaube ich, im Stadtgebiet noch ein bisschen anders als in ländlichen Gegenden. Weil auf dem Lande, da kennt ja jeder jeden, der mit seinem Kind auf den Spielplatz geht. Und wenn da ein Fremder kommt, ist das was anderes als in der Stadt, wo man ja teilweise auch. In Hamburg steht an den meisten Spielplätzen dran, dass du gar keinen Zutritt hast ohne Kinder als Erwachsener. Oh. Ernsthaft, es gibt ein Schild, ja, es gibt ein Schild, da steht dran, Erwachsene ohne Kinder keinen Zutritt. Also ich kenne diese Schilder, Benutzung ab 4. Nein. Hier steht definitiv dran. Ab 14 Jahren verboten. Nee, habe ich hier ernsthaft, habe ich hier in Hamburg tatsächlich gesehen, schon ein Schild, Erwachsene nur begleitet von Kindern. Tatsächlich. Und das war kein Witz, kein Witz. Darunter stand aber auch die Gemeinde oder so. Also es ist nicht ein Witzschild gewesen. Es ist durchaus ernst gemeint. Nein. Das aber war ich durchaus das diskriminierend. Ja, ich finde es albern, aber letztendlich trotzdem, warum muss man sich gegenseitig belästigen? Ist ja, wir wissen, dass wir die Guten sind, ne? Aber das meine ich ja. Und jetzt suchst du aber da Mitte 40 in den Büschen rund um so einen Spielplatz. Guck mal, was hat der an, ne? Genau. Vorher noch einen Militärfleckter von Schlamm-T4 gemacht. Eben, dreckiges Fleckern durch die Gegend. Ne? Genau. Und dann um Kinderspielplatz rum und in die Büsche wühlen. Super, genau. Idee. Und das so zweit am besten noch. Wir machen mit dem Fernglas, Handy, Kamera. Und Bonbonche für die Kleinen. Ja. Super Idee. Genau, Spielzeug in der Tasche zu tauschen. Ja, genau. Oh, Spielzeug auch dabei. Nee, also. Wolltest du jetzt oder warten? So lange haben wir ja auch nicht mehr. Wir sind am Schwimmen. Nee, wir, ja, ich hätte gerne noch mal eine Cola. Auch für die Größe. Ich noch nicht. Okay, dann lass uns mal, dass wir auch vorankommen hier. Was hältst du denn von Caches auf Friedhöfen? Auch ein sehr geil genanntes Thema. Schon einen gemacht. Der war mies. Den hätte ich da zum Beispiel nicht hingekackt. Auf dem Friedhof. Nee. Ich kein Problem mit. Echt? Also bei mir kommt es noch an, was? Es kommt eigentlich auch drauf an, was. Und was für ein Friedhof? Also noch ein aktiver Friedhof? Ja, ja, also wenn reden wir von aktiven Friedhofen. Also okay. Die anderen, das ist, sag ich mal, außen vor. Nix. Erzähl. Müsste rausgeschnitten. Lässt sich live immer besonders gut schneiden. Nee, also auf dem aktiven. Also auch da kann man ja durchaus. Ich habe auch schon auf aktiven welche erlebt, wo ich sage, absolut okay. Da musste ich mir zum Beispiel Zigeunergräber suchen auf dem Hamburger Friedhof. Und Zigeuner haben ja diese. Die haben ja Grabsteine, so ein Zuhause habe ich nicht. Das ist ja echt. Also das ist wirklich. Anguckenswert. Und da musstest du nur zahlen und ähnliches rauskriegen. Und dann fand ich es okay. Der Feinde lag außerhalb. Ja. Dänemark. Letzten Urlaub. Nicht Esbjerg. Auf der Insel. Ich Dänemark. Ne? Ja, geht mir auch. Geht mir nicht. Der war auch so angelegt, dass eine Station auf dem Friedhof war. Aktiver Friedhof, dann bist du da hingegangen. Du musstest das Grab suchen. Ne? Also so ein bisschen durch die Gegend gucken. Das ist ein schöner Friedhof. Und auf dem Friedhof, also in Deutschland ist es ja eine öffentliche Parkanlage. Ja, ja, du darfst du grundsätzlich sowieso. Ja. Da kannst du dann halt rumlungern. Also ein Grab suchen finde ich jetzt auch nicht. Also wir mussten auf einem, als Beispiel mal für was ich jetzt zum Beispiel negativ empfand, du musstest irgendwo anfangen, Grab suchen. Und dann hattest du ein Audio-Teil im Ohr und dann musstest du, da wurde dir angesagt, wie du gehen sollst. So 30 Schritt geradeaus, 10 links. Und das aber, da musstest du irgendwie 14 oder 15 Stationen auf diesem Friedhof in der Art anlaufen. Das heißt, du liefst wie ein Zombie über den Friedhof. Und das war, wow. Also das fand ich irgendwie. Aber das war jetzt eigentlich nicht so schlimm, weil es ein Friedhof war. Weil die Art war schon. Nee, weil da alles Omis rumliefen. Natürlich machen wir so ein Ding am Wochenende. Ja, dann stehen sie im Weg. Und die stehen nicht nur im Weg, die gucken natürlich auch, was machst du da. Also wenn ich einen Grab suchen muss, ist das okay. Da kann ich unauffällig langlaufen. Aber wenn ich mich auf bestimmten Wegen bewegen muss, ist das einfach. Oh, eine Station, ja, aber noch nicht 15. Das ist ja letztes Jahr. Es gab doch einen Cash auf dem Friedhof, den die Mutter des Cashers gemacht hat, weil er das nicht mehr konnte, weil er unter der Final liegt. Da hat es auch ganz viel Theater gegeben. Und unsere Community hat sich da ganz schön selber aufgeregt. Danke. Aber die Mutter hat das für uns, das war. Ja, aber nicht, also das war halt sein Wunsch. Die Leute, die gehen aber hin, aber die anderen Leute, die daneben anstehen, die gehen da hin, um zu trauern. Und jetzt laufen da irgendwelche, du musst, hast halt auch Kinder und Jugendliche, die nicht ganz so leise und sich benehmend darüber laufen. Es regen sich doch meistens immer die auf, die sich doch sowieso da nicht mehr aufhalten werden. Weil sie sagen, Friedhof, gehe ich nicht hin, wie kann man? Also ich gucke sie mir immer alle an. Ich lock sie dann dementsprechend oder lasse sie auch tatsächlich mal aus. Also beim Friedhof bin ich das Einzige, wo ich echt mal manchmal auch sage, nee, geht mir zu weit oder so. Weil ich mag es immer nicht, wenn ich beim Cashen andere störe. Wo ich merke, das kann ich mir eigentlich ersparen. Das ist das, was mich so, wo bei mir so die Grenze einfach ist. Ja, ich finde auch etwas. Also kann man sich einfach ersparen bei manchen Sachen. Naja. Okay, also sind wir uns einig, kann man machen, kommt auf einen Einzelfall an. Das ist mal das ist geil formuliert. Das kannst du zu allem sagen. Das ist so wie Politikergewäsch. Man muss ihn ja nicht machen. Das ist auch so ein Satz dazu. Du bist dran. Liest du Cash-Listings, bevor du losziehst? Das ist meine Lieblingsfrage. Das ist und bleibt meine Lieblingsfrage. Ich muss es sagen. Jein. Also ich bin schon losgezogen und habe Caches gesucht. Also alleine in der Zeit vor Lilith und auch zusammen, wir ziehen los, suchen dumm und dämlich und wenn man dann so die Listings und natürlich auch die Logs liest, liest man, oh, der ist eigentlich dieselbe. Alle schon. Oder man braucht irgendwelches Zubehör. Multis oder Zubehör fehlt. Super, ne? Alle schon vorgekommen. Multis drucken wir uns auch nicht immer aus. Ich hab's ja auf meinem Colorado drauf. Ich wollte gerade sagen, ausdrucken? Bist du so ein Internet-Ausdrucker? Ja, wenn, dann drucke ich das ganze Internet aus. Ja. Ich mache Foto vom Bildschirm. Scrollen-Foto. Auf dem Scanner. Wie lockst du denn Caches, die dir nicht gefallen haben? In den meisten Fällen neutral. Neutral. Oh. Also nicht böse. Also wenn es mir irgendwas nicht gepasst hat, weil die Dose aus Marmeladenglas bestand, dann schreibe ich das auf. Das war so in Hessen irgendwo. Ja. War auch ein relativ junger Kescher wohl. Der hat Marmeladengläser und andere Gläser. Und dann halt auch Steine oben drauf. Habe ich auch so mit beigeschrieben, dass die Location eigentlich eine interessante ist und auch gut versteckt, aber ich finde es persönlich nicht. Ich sag's auch, das ist meine persönliche Meinung. Ich finde es halt nicht gut, wenn da so eine Dose aus Glas ist. Ja, wenn die kaputt geht, das ist. Ja, und dann hast du da noch Stein. Das habe ich auch schon. So eine Eisbox, diese dünne Plastik. Ja, die einmal angucken und die fällt auseinander, ja. Ja, kann ich gut verstehen. Oder enghalsige Flaschen. Ich verstehe aber auch nicht, ehrlich gesagt, dass die Filmdosen nicht aussterben. Die Leute begreifen eins nicht. Man kann eine Filmdose nehmen, aber eine Filmdose ist und wird niemals wasserdicht sein. Verdammte Hacke nochmal. Das hatte ich mir nochmal vorgenommen, heute nochmal dazu zu sagen. Bitte, Filmdosen sind nicht wasserdicht. Und wenn ihr die in eine Plastiktüte wickelt, wird das nicht schöner. Oh, hatte ich heute wieder so eine. Ja, Gott sei Dank. So, dann gibt es die Paddlinge. Die sind ja gut, ja. Da kann ich nicht verkehrt machen. Die sind aber wasserdicht, das sollte man sich merken. Ja. Die sind wasserdicht. Ja. Und wenn da Wasser drin ist, sind die auch sind nicht. Die ja, immer das noch stimmt. Wasserdicht. Stimmt. Und, die muss, und man muss sie nicht in Plastiktüten einwickeln. Und gar nicht erst in zwei. Weil die sorgen nur dafür, dass das Wasser innerhalb der Tüten bleibt. Das ist schon geil. Die muss es nur positiv sehen. Da kann man die örtliche Fauna halt besser kennenlernen. Falls man Durst hat, kann man auch noch. Nein, aber alles, was so an Tieren um den Cache herum kreucht und fleucht, findet man dann halt direkt am Cache auch. Das ist doch wunderbar. So diese Kaugummidosen, fragt mich jetzt nicht, wie die heißen, wo so 40, 50 von den tablettenartigen Kaugummis drin sind. Ach, Tic-Tac. Nee, nicht Tic-Tac, sondern so runden. Ach so, ja, okay. Sehen fast aus wie mit Schraubdose oben, ne? Nee, so mit Lock-Lock oder ziemlich, es gibt beides, aber ziemlich dicht sind die, ja. Ja, hast du die schon mal angelagt gesehen von der Haut? Ja, mehr als einmal. Auch schon auf Filmdosen tatsächlich. Richtig, ich meine, kommt vom Specht durch. Die riechen ja immer noch ganz gut. Ne? Ja. Ja, das Problem kenne ich auch. Manche Caches riecht man sogar. Ja. Keine Lebensmittel, heißt keine Kaugummis, keine Bonbons. Aber selbst ohne, ich habe auch tatsächlich schon eine Filmdose vom Specht durchlöchert gesehen. Weil der Specht natürlich auch denkt, da ist was drin. Der haut da ein paar Mal rauf. Da waren auch so eine Löcher drin. Also und nicht die erste Dose, hat der Owner gesagt. Also nee, also da hast du nicht nur, wenn es nach Essen riecht, da hauen die tatsächlich auch so mal. Denn Filmdosen, die riechen nach nichts. Naja, jedenfalls für uns nicht. Also ich habe auch noch keine reingebissen. Ich weiß nicht, die sterben aus. Und sterben aus, genau. Die sind vor allem, ich möchte es nochmal, die sind nicht wasserdicht. Was du auch nutzen kannst, sind diese kleinen so Probezettelchen sind da drin, für nicht für Bluter, sondern für Stuhlproben. Nee, nicht Stuhlproben. Nachdem du die benutzt hast. So Labor. Die Leute, die sich in den Bauch spritzen müssen, denen fehlt Insulin. So, ja. So Insulinmess. Ja, ich war, ja, okay, ja. Einige nutzen die auch. Die sind also ich hole mir wenn Paddling. Genau. Ich habe aber auch lange nichts gelegt, weil bei uns sind so viel bei uns sind so viel Caches gelegt, da muss ich auch nicht nach Ordnung teilnehmen. Wie reagierst du auf kritische Logs zu deinen Caches, die du er hat doch gerade gelegt. Nee. Da, souverän macht er das. Also da lässt er sich überhaupt nicht. Ich bin nur hier. Wunderbar. Gut. Was hältst du von Telefonjokern? Ja, also die Frage, die müssen wir vielleicht zusammen auch mal. Wir fragen einfach, weil bei uns gibt es welche, die loggen tatsächlich, da steht da unten drunter, ohne Telefonjoker gefunden. Also, oh. Ja, ja. Also ich schreibe nicht immer rein, aber manchmal schreibe ich halt auch rein. Ich meine jetzt auch nicht, dass du das unbedingt erwähnen musst. Gut, das gehört vielleicht zum guten Ziel, da kann man drüber streiten. Aber wir haben wirklich welche, die schreiben es extra drunter, dass sie keinen benutzen. Weil sie das so schlimm finden, wenn einer benutzt wird. Oder wollen die nur sagen, ich war nicht so blöd, den 1-1 so... Nein, die wollen bekehren. Also das hat sie mir selbst auch mal gemailt. Die wollen wirklich bekehren. Bekehren war, glaube ich, das Wort, das sie benutzt hat. Ja. Gibt's. Also. Hat sie schon einen Verein gefunden? Nö, aber sie ist... Sie schult schon Geocache. In der Volkshochschule. Ja. Was hältst du denn von Challenges? Lassen wir das Thema vorerst lieber raus. Ich habe jetzt 2, 3, 4 gemacht, hab's aber, glaube ich, nicht so wirklich begriffen. Das ist ja eine geile Formulierung. Ich habe da was gemacht. Ich hatte da Sex, aber ich hab's nicht begriffen. Bei den meisten musst du noch Fotos machen. Ich habe nicht eine. Deswegen, ich frage mich einfach nur, was die nehmen. Die meisten, sag ich mal, muss man Fotos machen. Ja. Die muss man hochladen. Erstmal kann man eine Challenge... Frösche kannst du auch küssen. Erstmal akzeptieren muss ich auch. Ja. Aber du kannst auch akzeptieren und direkt locken. Nee, locken heißt das dann nicht. Also mir geht es einfach mal drum. Akzeptieren und machen gleichzeitig mit Blödsinn und sowas und dann geht das ja. Also dann ist das also auch fertig gelockt, sag ich mal. Du findest sie jetzt aber grundsätzlich, also uns geht es eigentlich mehr so drum, aber du findest sie okay vom Thema her. Passen die zum Geocachen oder mir geht es immer drum, ich habe mal gesagt, ich finde die an sich, habe ich da nichts gegen, aber ich fände es schön, wenn die auf eine eigene Plattform kämen. Das ist jetzt mal die Extremsicht. Aber ich ignoriere sie einfach, also für mich machen sie jetzt nicht mehr so das große Problem, aber sie werden ja ganz verschieden aufgenommen, deswegen hören wir mal ganz gerne mal, was denken andere drüber. Als sie rausgekommen sind, wird ja viel Schindluder getrieben. Kann man so sagen. Alle hatten ihren Spaß dabei, ich ja. Glaube, die Hamburger waren da extrem. Also kann ich jetzt nicht hören. Halte ich mich jetzt mal raus. 5 Minuten später fand ich das nicht so dolle, ne? Ach, du meinst, als die Founds plötzlich gezählt wurden? Ja. Das einzige also Spaß da gegangen. Nee, also wie gesagt, ich wollte sie, ich ignoriere die einfach, das kann ich gut mitleben. Das ist so wie die ganzen Ratehaken. Für mich sind Ratehaken ja. Nur einfache Tradis. Die wird löst ja. Und die ganzen. Und wenn wir damit. Und warum schickt sie mir die Koordinaten nicht? Und die Lösung natürlich. Damit ich sie tun kann, das hätte ich das nicht selber gelöst. Ja. Wenn du mal gefragt bist, kannst du mindestens sagen, wie du draufgekommen bist. Ne? Ja, genau, sonst ist es peinlich. Ne? Aber ich habe die nicht mehr im Pocket Query. Arbeite nur Restbestände ab, also wo ich die Lösung verliegen habe. Also für mich einfach nur ja, also wenn, ne, denkt dran, Lilith, dass sie mal einen Verteiler macht. Obwohl ihr wohnt ja zu weit. Ja, ihr wohnt so weit. Wie steht's bei dir? Glaubt mir, sie hat auch eine ganze Menge Hamburger Caches gelöst. Ja, dann gucken wir. Garantiert. Kommen wir nochmal. Wir kommen darauf zurück, das muss ich wieder rausschneiden. Ach, kann ich ja live wieder nicht. Ja, scheiße. Nein, mal also. Vielleicht hören da schon alle nicht mehr zu. Ich glaube, da Louis und Heckenländer und Kono, die hören immer zu. Da sind welche, die sind hart im Nehmen. Alle drei? 43 Minuten hier. Mein das Gott. Ist doch 4 sind das, glaube ich. Einer war noch vorhin dazwischen. 4 Stück sind da irgendwie am Zuhören. Ah, nee, vermutlich sind sie schon weggeschlafen. Was hältst du von T5ern? Also ganz allgemein, nicht nur die vertikalen Leitplanken, sondern alles. Also auch Tauchen und so weiter. Ich kann zwar tauchen, habe aber noch keinen Tauchtisch gemacht. Also ich bin, vor 10 Jahren mit der letzten Mal getaucht. Das ist ja nicht so gut. Was gibt es denn noch? Tauchen. Und dann? Gunglier kann man vergessen. Fällt mir gerade ein, muss ich jetzt aber erwähnen. Er schreit nochmal. Ja. Ja, genau. Genau. Also grundsätzlich T5er. Jo. Wir haben Faltbuch, wir haben Warthosen, wir haben Kletterausstattung. Die müssen wir uns warm halten. Wir haben was heißt denn Kletterausstattung? Also so dieses Posiken da. Ja, so mit Seil hoch und runter. Ja, wo habt ihr das gelernt? Ja. Habt ihr das richtig Kurs gemacht oder? Nein. Was macht denn da einer mal oben sich, die was richtig verhakt? Wie kann der andere dann helfen? Also grundsätzlich gehen wir nur zu zweit. Ja, ja aber. Nicht so. Ja, aber wüsstest du jetzt, was du machen sollst, wenn sich oben das Gerät verhakt? Ja. Okay, ja, okay. Ja, so klar ist das nicht. Also, wir wissen das nicht. Ja, gut, weil ihr auch nicht das Seil habt. Und ja, was denn? Natürlich haben wir das Seil. Wir gehen doch nicht eine zweite. Jein. Wir pusigen ja nicht. Aber du glaubst doch nicht, dass, wenn wir die 20 Meter Leiter verbinden, dann geht er hoch, weil da bin ich zu fett für, da reicht meine Kraft nicht bis oben. Ja. Dann glaubst du nicht ernsthaft, dass er 20 Meter ungesichert die Strickleiter hochgeht. Das ist nicht wie beim normalen Klettern. Du kannst nirgends Pause machen. Du musst immer dein ganzes Gewicht halten. Also, nee, nee, wir haben schon also Gri, alles drum und dran. So ist es nicht. Nur wenn der sich jetzt verklemmen würde, müsste ich dir, ja, schneide ich ab und lass dich runter. Schwupp. Aber ich wüsste jetzt nicht, wie ich ihn auch. Du kannst die Leiter immer unten an der Sprosse abreißen, schneiden sehen. Ja, aber er hängt jetzt in 10, 15 Meter Höhe. Jetzt verhängt sich dieser Gri, an dem er gesichert ist. Dann schneide ich das Seil ab. Gut, kommt er auch runter. Aber ob das klug ist... Das ist so mein Gedanke. Ja, aber dann macht ihr doch eh was falsch. Du musst ja doch so sichern, dass... Pass auf, pass auf. Unten das Gerät hast. Ja, habe ich auch. Ja. Drin hängt und du gibst ihm Seil. Ja, tue ich auch. So, und er kann doch da nirgends viel verhängen. Nee, in dem Fall, also wenn es Probleme gibt, ist es bei dir unten am Grigri oder am ID. Ja, aber jetzt muss ich ihn ja trotzdem irgendwie noch runterkriegen. Wenn der hängt jetzt an den Seil fest, dann kann er sich rausmachen, ja, und noch versuchen, per Hand runterzukommen. Oder besseres Beispiel, ich bin mal, kennst du Ivia? Ich muss mal mit euch. Kennst du Ivia, wo du dich an der Steilwand runterlassen musst? Nee. Da habe ich mich über die Wand runtergelassen, und so nach, mit so einem Grigri oder Chinschießer. Ne? Ja. Und nach 3 Metern macht es knack und ich hatte den Hebel in der Hand. Und hing jetzt fest. Nein. Ja, das wüsste ich nicht, wie ich da rauskomme. Da hatte ich Gott sei Dank Pixel mit. Der hat da seine Feuerwehrausbildung und hat sowieso Kletterausbildung und alles. Ich hätte da ein ernstes Problem gehabt. Oh, ist Warthose bei euch T5? Ja klar, ist bei uns Warthose T5. Unter Umständen. Ja, Warthose ist immer... Kann. Wieso? Die Regel lautet, also, glaube ich, Zubehör, wenn du Zubehör benutzen musst. Oder also, wie heißt das? Hilfsmittel? Also das sieht man nicht, aber laut Regel ist eigentlich Hilfsmittel T5. Ja, steht das drin? Warthose ist ja eigentlich nicht zwingend, weil du könntest ja im Sommer, wenn es dir ja nicht so warm... Ja. Also Warthose ist nicht zwingend. Ja, okay. Sind bei euch die... Nee, wir sind uns nicht ganz einig. Ich würde einen mit Warthose nicht als T5 listen. Ja. Also ich würde sagen, es gibt moorige Löcher, wo ich ohne Warthose auch im Sommer nicht reingehen würde. Da ist es für mich ein T5, aber das ist meine persönliche Meinung und jetzt nicht eine Interpretation des Regelwerkes. Also wir haben zum Beispiel selber einen Cache gelegt, wo du eine Warthose, naja, nicht wirklich brauchst, aber ohne ist echt eklig. Das stinkt und, und trotzdem haben wir nur T4 gemacht. Ne? 4 oder 4,5. Ja, haben wir auch gemacht. Ja, aber eigentlich ist es... Du hast ja einen Vorteil, wenn du T5 setzt, dann weiß derjenige, er muss irgendwas mitbringen und guckt mal ins Listing, was er sonst nicht unbedingt macht. Das muss man schon zugeben. Würde ich aber auch schon beim 4,5 mal eben nach. Ja, natürlich, aber es gibt welche. Guck mal eben nach. Ich habe schon welche, die mussten irgendwo einen Schraubenschlüssel haben und dann war das nur ein T2. Das würde auch passen, aber sie brauchen einen Schraubenschlüssel. Jetzt stehe ich da, hab den aber nicht mit. Ja, hab nicht mit, weil ich in T2er Tradi gucke ich vorher dieses Listing. Also ist schwierig, wie man das machen will. Also ich würde es, glaube ich, auch nicht als T5 listen. Weil dann hat doch der Cache für dich eine belehrende Wirkung, dass du hinterher dass du alle Cache-Listings vor dem Cachen liest. Ich mache nicht mal T5er Nacht-Caches, lese ich. Wenn ich mit Spikemans losziehe, dann haben die den gelesen. Dafür habe ich den anderen Silberrücken dabei, der liest vorher die Liste, beziehungsweise sein Mädel. Die hat dann alles gelesen, die kennt das auswendig und dann geht das. Also sagen wir mal eine Warthose, wenn die Leute schon die Frage wissen wollen. Nö, würde ich auch nicht unbedingt als T5 setzen. Jetzt fragt Lirk nämlich, sagt Teleskopleiter ist T5. Ja, das würde ich auch so sehen. Ja. Also, wenn ich eine Leiter wirklich brauche, ist das T5. Eindeutig, sehe ich auch so. Also ich sage mal so, wenn ich mir die Klamotten einfach auf den Rücken schnall, weil ich es mir bequemer machen will. Ich sage mal, ich kann auch, ich weiß nicht, an so einem Mauerstückchen so gerade eben noch drankommen. Ja, wenn ich aber mit einer Leiter da bequem drankomme, ohne mich recken zu müssen, oder die Lilith ist ein bisschen kleiner. So, wollte ich gerade sagen, das vergessen viele, dass das nicht alle Kescher 2 Meter sind. Ich sag mal, 2,50 Meter komme ich vielleicht noch dran, wenn ich hüpfe und springe. So, dann müsste es ja eigentlich schon besser mit Leiter sein. Oh, meinetwegen schleppe ich einen Stuhl oder einen Hocker mit. Ja, das ist doch kein Telefon. Doch. Okay, für mich persönlich dann gerade eben doch. Ich wollte gerade sagen, ich habe davon 2 Stück gelegt und die Leute, die gemacht haben, waren alle glücklich. Die Kletterer waren alle sauer, aber die gemacht haben, haben alle gesagt, boah, endlich konnte ich mal einen T5 machen. Ich habe extra reingeschrieben, ihr müsst einen Tritt mitbringen und das musste man auch, sonst wäre man nicht rangekommen, aber mehr auch nicht. Und die Kescher waren glücklich und ich fand es gar nicht so schlecht. Erst wollte ich eigentlich nur die Kletterer ärgern, muss ich ja ehrlich sein. Aber im Nachhinein fand ich es gar nicht übel, weil echt mal Leute, die sonst einfach kein T5 machen können, endlich mal ein T5 machen konnten. Also von daher sieht man das als gute Tat. Du bist einer der Guten. Drei Krauler brauche ich jetzt. Was haben wir denn noch? Was hältst du denn von Lockbedingungen? Die gibt es ja jetzt mittlerweile nicht mehr, aber gab es ja mal... Was war denn Lockbedingungen? Ich darf da jetzt nicht zu sagen, sonst heißt es wieder, ich versuche die Leute in eine bestimmte Richtung zu schieben. Deswegen musst du erst antworten. Die Lockbedingungen, ein Foto zu machen bei der Waldduschen, den wir noch nicht gemacht haben, finde ich vollkommen. Er hat mein Beispiel gebracht. Da muss ein Foto sein. Das mache ich aber auch nicht. Nee, ganz ehrlich, dann würde ich selbst ohne Lockbedingungen da rein. Ja, wollte ich gerade sagen, würde ich auch ohne Foto niemals locken, obwohl ich es da dürfte jetzt mittlerweile. Niemals, das geht gar nicht. Klettercash. So ein T5er irgendwo im Baum muss auch kein Locken. Sag mal, manchmal hast du da. Du meinst das Gipfelfoto dann? Gipfelfoto. Das Sissi-Foto heißt es, glaube ich, so oder so ähnlich. Manchmal hast du da doch Leute, die auch mal sagen: Komm, ich habe zwar schon meine 250 T5er Baumcash. Und den nehme ich auch noch mit, weil ich sowieso gerade da bin. Und das Grödel habe ich auch gerade aus dem LKW. Ja. Genau. Aus dem Auto rausgebracht. Ja. Dann nehme ich den auch noch mit. Ja. Die Frage ist aber auch. Ich dem jetzt nicht. Ich wollte gerade sagen, die Frage ist aber auch, wie wertest du denn zum Beispiel, das wäre ja mal interessant, auch in der Bericht. Wir haben wir nicht als einzelne Frage drin, aber wo wir dabei sind. Wenn ich jetzt überlege, wir beide gehen also zweit los, wenn wir das mit den Strickleitern machen. Und da gehen wir, wenn, abwechseln die Bäume hoch oder er geht zweimal, ich einmal, einfach weil Marco besseres Kampfgewicht dafür hat. Und jetzt darf ich die nicht loggen, weil ich nur unten gesichert habe. Wo ist da die Grenze? Das heißt, wenn ich jetzt einen Dritten dabei habe, der da unten noch grillt, zählt der mit zum Team, darf der nicht loggen? Wir sind oft zu dritt. Geomon, Lille und ich. So. Dann klettern zwei, einer geht hoch, kurze runter, wir loggen alle drei. Ja. Und einer geht wieder hoch und versteckt sie wieder. Ja. So. Da ist die Frage. Jetzt noch der dritte auch noch hoch? Das ist ja das, was ich auch sage, wo ich sage, ich bin dann als Team unterwegs und solange nicht einer wirklich nur, selbst wenn er nur mitgelaufen ist, mein Gott, aber ja, er war dabei und dann. Also so ein Sissi-Gewäsch, das ist Blödsinn. Sauber, das lassen wir so stehen. Oftmals ist es doch so, du stehst da zu dritt. Und der sagt, nee, ich will heute eigentlich nicht klettern, findet die Dose. Soll er jetzt so lange dabei stehen bleiben, dass die anderen Wetten so lange gesucht haben, dass sie sagen, da ist sie, da müssen wir hoch. Vor allem, wie willst du das beim Multi machen? Findet ja auch nicht jede Station. Ist ja genau dasselbe. Ja, also, das kannst du dir überlegen. Wer das Final als erstes entdeckt, der darf wer die Dose als erstes der lockt und die anderen müssen warten. Wer das Locken aus der Dose das erste in der Hand hatte, darf das loggen oder nein. Übrigens mal zwischendurch hatten wir noch hier die Frage Räuberleiter gleich T5, fragt Kono. Ja, ganz klar, ja. Ich bin allein. Ich brauche einen Räuber. Aber ich bin alleine unterwegs. Ich habe keinen zweiten dabei. Räuberleiter ist für mich T5. Das ist ein Hilfsmittel, der zweite Mann. Weil alleine müsste ich ein Hilfsmittel dabei haben. Ist so. Ja, und wenn du mit Fahrradkischen würdest, würdest du dir dann Gedanken machen an dem Verkehrsschild mit dem Fahrrad? Ja, du kommst dran, aber es ist im Prinzip, aber du brauchst dann das Fahrrad. Also du kommst ohne Hilfsmittel da nicht ran. Da sind wir wieder wie mit der Leiter. Na klar, die kann ich auch durch eine Räuberleiter ersetzen. Aber da würde ich schon sagen T5. Ja. Einfach weil ich schaff's ja nicht alleine und ich bin lange nicht der Einzige, der gerne alleine casht. Das unterschätzen immer viele. Heute sind alle immer in Gruppen von 20, 30 Leuten unterwegs. Also sorry, aber ich bin die zu 90. Die finden sich aber auch nur zufällig zusammen, weil sie alle am selben... Den gleichen Cash machen. Cash ja, stimmt. Die wollen dann auch nicht. Und dann hacken wir. Wir halten uns da schon. Nee, es gibt tatsächlich auch welche, die in den Gruppen so stärken losziehen. Und die das auch toll finden. Gibt's wirklich. Also, Doppel. Das sind die, die bei der VHS gelernt haben. Nee, das sind glaube ich eher so die jetzt das die, Fashion bei der VHS gelernt. Die sind jetzt neu eingestiegen und haben einen ganz anderen Ansatz. Die kennen das von Anfang an so, da kann ich sogar verstehen, die verstehen und da cashen eigentlich was ganz anderes als wir. Die kennen das nur, dass man sich am Cash mindestens 10 andere trifft und sich unterhält, bevor man weitergeht. Das kennen wir von früher nicht, aber eigentlich ist es heute fast so. Ich treffe an jedem Cash fast mittlerweile jemanden. Ob einem das gefällt oder nicht, das sei jetzt mal dahingestellt. Das will ich gar nicht negativ reden, sonst kriege ich wieder Mecker. Aber grundsätzlich ist es ja so, dass du heute, ich habe früher mit Hochkopf einmal im Jahr jemanden getroffen. Heute treffe ich einmal im Jahr keinen. Das ist so. Ja, aber es ist einfach so, wirklich. Und von daher kann ich vorstellen, dass wenn du jetzt ganz frisch anfängst, dass du dann da das anders siehst mit diesen Gruppen. Also eine Gruppenstärke bis maximal 5, 6 vielleicht noch. Und wenn es ein großer Multi ist, also wenn du weißt, das sind 15, 20 Stationen, da kann man vielleicht auch sagen 7 Leute. Oder das ist ein besonders schwieriger. Ja, wo du so 12 Stunden rechnest. Wo du einfach auch... Wo du den ganzen Tag rechnest, ja. Ja, dann hast du auch, ich sag mal, wenn du alleine suchst du dann eine halbe Stunde. Wenn du mit 5 suchst... Ja, vor allem hast du irgendwann sonst auch abends... Irgendwer hat immer mal einen Durchhänger bei 12 Stunden oder bei 10 Stunden. Ja. Dann ist es gut in der Gruppe. Sehe ich auch so. Also 6 ist bei mir sonst auch so, wo ich sage, ab da höre ich auf, dann gehe ich nicht mehr mit. Das ist mir einfach... Ich habe es einmal mit 8, 9 Leuten gemacht. Sorry, aber... Ich denke, wenn du in so einer großen Gruppe losziehst, darfst du bloß nicht immer der Erste an der Dose sein wollen. Ja, das funktioniert ja schon mal, ja. Wenn dir das nicht wichtig ist, ich denke, dann kann man das vielleicht machen. Das ist nicht mein Ding. Mit so vielen Leuten losziehen. Ja, ich sage, dann kann ich es auch nachvollziehen. Wenn die auch von Anfang an das so kennen, klar, warum nicht? Nehmen wir es mal so hin. Was hältst du denn von der Idee, einen Verein oder eine andere Form von Ansprechpartnern zu gründen für die Cacher? Ich sag nichts dazu. Also es gibt ja, oder irgendeiner hat sich ja schon, wie hat er sich genannt? Im Grünen Forum? Der hat sich irgendwie schon so ähnlich wie ein Verein genannt, das war aber Verarschung. Ja. Ich komm ja auch. Und wie viele wollten mitmachen? Ich keine Ahnung, deswegen frage ich mal, also bis jetzt fragen wir mal die Gäste, was. Nee, könnte ich mir nicht vorstellen. Also vorstellen, ja. Ja, dann sitzt vom Final, musst du immer noch das Vereinslied singen. Nee. Das heißt, die Frage, ob du dich der Regeln beugen würdest, brauchen wir dann, glaube ich. Ja, aber ist das nicht schade? Guck dich doch hier mal um. Wir sitzen jetzt hier mit zig Cashern gerade in einem großen Raum. Ja. Mehr als und? Teil. Wir können einen super Verein gründen. Kommt der Feuerwehrmann. Und wir haben keine Wimpel. Ja, das stimmt. Keine Wimpel, keine Fahne, kein Gesang. Diese alten, riesigen Aschenbecher. Mhm. Stammtisch. Ja, genau. Die hau ich dem Ersten auf den Kopf, der den Verein gründet. Ja, an sich sind wir... Nee, den haben wir noch. Ja, das haben wir, ja, im Moment ist so, ob der Begriff, was so, da Geocaching alles läuft, ob das nicht langsam zu breit wird. Irgendwie wird ja alles Geocaching genannt. Egal, was das was. Geocaching 3.0 Mansi zum Beispiel. Ja, was ja auch Geocaching genannt wird. Also ja, Mansi hat ja noch einen Namen, wie sie kriegt. Sagen wir mal anders, Mansi ist ja, hat ja einen eigenen Namen gekriegt, aber zum Beispiel jetzt so irgendwelche Pfadfinder oder Teambildungskurse und alles nennt sich so Geocaching. Ich habe das Gefühl, das platzt irgendwann. Ja, aber wer will sich denn dann nennen? Ja. Also ich finde es ja blöd, ja, wenn die Leute sagen, elektronisches Schnitzeljagd. Das ist höchstens dann der Multi, ne? Ja. Der Rest dann auch nicht. Und der Schnitzeljagd stellen wir doch mal. Ja, die Frage ist auch doof, die lassen wir raus. Aber sonst ich war der Einzige, der letzte Glückliche, der ja. Die Frage noch beantwortet. Eine haben wir noch. Eine hat sie der noch. Erste Tote beim Cashen, hast du das mitgekriegt? In dem Fluss wegrein. Ja, der ist irgendwie unter der Brücke ist einer jetzt abgestürzt. Das war doch nicht der Erste. Ja, der offiziell irgendwie war das, aber das ist mit Sicherheit der Erste, der wegen des Cashens auch abgestürzt. Ich habe es nicht ganz mitgekriegt. Also ich weiß, dass es passiert. Aber meinst du, das wird eine Problematik? Cashen? Also Tote beim Cashen. Oder ist das Ausnahme, Zufall, irgendwann musste es passieren, so nach dem Motto? Ziemlich in jeder Sportart. Gibt es auch Tote, die haben manchmal mit Unvorsicht zu tun, manchmal mit Pech. Ja. Wenn ich kletter. Pech. Wenn ich einen T5er mache. Da ist komischerweise noch keiner gestürzt. Und ich fall vom Baum. Hat das jetzt eher was mit dem Cachen zu tun? Oder weil ich zu dämlich war, mich richtig zu sichern? Naja, das kommt drauf an, warum du hochgegangen bist. Bei mir hätte es eindeutig mit dem Cachen zu tun, weil ich habe am Klettern überhaupt keinen Spaß, aber ich will den Cache da oben haben. Deswegen haben wir uns diese beknackte Leiter gekauft und wir haben die ersten Male tatsächlich auch ohne Sicherung diese Leiter benutzt. 20 Meter Leiter? Nee, 10. Die ist 10. Jetzt, dieses Jahr haben wir auf 20, also ich habe eine zweite dazugekauft. Ja, ich habe eine zweite dazugekauft, die wird dann verbunden und die ist jetzt 20 Meter. Und da merken wir aber auch, kommen wir jetzt an. So zwei Karabiner. Das sind ja keine Strickleiter wie bei Kindern. Die sind, die ist so breit, also 10, 15 Zentimeter Schrittbreite und das ist Metall alles komplett. Bei Globetrotter findest du die. Das ist eine richtige Strickleiter, ist das schon, aber eine sehr schmale, Metall und hält auch was aus. Also die das Dinger sind kosten. Alu D-Profile oder sowas, ne? Ja, das sind so, genau, so Alu Trittschienen und eine Seite, zwei Drahtseile gedrehte. Das Ding kriegst du bei Speleo Konzepts, habe ich die gekauft, aus dem Internet. Kannst du auch bei Globetrotter angucken, die kosten so 100, 120 Euro. Also das, da ist schon was Vernünftiges. Da reden wir jetzt nicht von so einer Kinderstrickleiter bis 18 Kilo oder. Und wenn ich da abstürze, ja, dann ist es für den Geocache eindeutig. Weil sonst wäre ich diesen Baum nicht hoch. Ich habe da überhaupt keinen Stress auf irgendwelchen Bäumen. Das ist der Grund. Aber der Unfall ist dann doch nicht. Wegen Unwissenheit da hoch, ja. Das ist immer die Frage, wie man das werten will. Ja. Also ich persönlich sehe jetzt auch kein Problem kommen, aber es ist jetzt halt aktuell und die Frage ergab sich irgendwie. Deswegen haben wir sie auch nur als Zeit. Ich denke, da gibt es eher Probleme, weil man dann solche Caches ausgelegt hat. Selbst wie das so ist, ne? Der gesunde Menschenverstand muss dir doch schon sagen, dass du da kein Cash verstecken. Hör mir bloß auf mit dem gesunden. Das muss doch. Ja. Kann nicht anders sein. Also rein rechtlich macht das doch alles gehen. Ich frage mich immer, wie man sich da jetzt aber rein gefühlsmäßig als Owner fühlt, wenn an deinem Cash jetzt, weil du den vielleicht auch ein bisschen riskant gelegt hast, einer abgenibbelt ist. Also, boah, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen würde. Ich finde das ein schwieriges Thema. Hast du ja immer, das ist schon fast ein Standardsatz. Ich glaube, das ist nur noch Copy-Paste. Ne? Jeder sollte wissen, was er tut. Und gar keine Frage. Mit der richtigen Ausrüstung und. Hilft dir das selber, wenn dann jetzt einer abstürzt? Und wie gehst du? Steckst du das wirklich so einfach dann weg? Ich weiß es nicht. Also ich kann das für mich selber nicht mal beantworten, wie ich damit umgehen könnte. Ich denke, dann musst du wirklich selber auch mitbekommen, was für Umstände es sich handelt, wie es überhaupt zu dem Unfall kommen konnte. Also wenn du später rauskriegst, der ist einfach vom Seil gerutscht, weil das Seil schon 30 Jahre alt ist und eigentlich geht man mit so einem Seil. Dann kannst du eher mit der Geschichte abschließen und sagen, nee, mein Cash ist ja noch in Ordnung. Mein Cash ist ja heilig geblieben. Mein Cash ist heilig. Natürlich. Kann man den auch ruhig so lassen, als wenn wirklich, ich weiß nicht. Ja, schwieriges Thema. Also man weiß nicht, wie es ist, wenn es wirklich passiert. Wenn der Cash auf der Mauer liegt, der noch so auf alte Art mit Glasscherben gespickt ist. Da sollte man doch schon mal überlegen, ob das vielleicht nicht unglücklich. Der richtige Ort ist, wenn sich da schon, ich weiß nicht, der Dritte beschwert, dass er die Hände aufgestellt hat. Also ich habe ja einen Gast angeschrieben, den wir uns wünschen, der legt sehr grenzwertige Caches, die ich persönlich aber liebe, weil die wirklich, die gehen da, ja, mehr so Lüneburg, ne? Und da musst du dir aber schon. Also ob du über dieses Hallendach läufst, das eigentlich nicht mehr hält oder nicht, überlegst du dir vorher wirklich sehr gut, weil dir sehr bewusst ist, dass das grenzwertig ist. Ja. Und den würde ich dazu auch gerne fragen, muss ich ehrlich sagen. Ich hätte auch gern Cosmic Bob nochmal dazu gefragt, aber der wollte leider nicht Gast werden. Der hat im Moment ein bisschen die Schnauze voll, weil sie ihm da alles kaputt gemacht haben. Ich habe mitgekriegt, Flyer auf Servus. Ja, genau. Da haben sie einige von ihm zugemacht. Völlig schwachsinnig, wir sind darüber gelaufen. Wie ist das zugemacht worden? Die Stadt fängt jetzt an, die Bunker einzuzäunen, damit da nicht Leute rein können. Die haben Sicherungspflicht, oder? Ja, nach 6 Jahren fällt ihnen das auch mal auf. Und jetzt guck dir die Zäune mal an. Die Hälfte davon ist schon geklaut. Wir sind da rübergelaufen. Das sind gute Zäune. Die, ja, die sind aufgerollt und weggeräumt zum Teil. Ja, ja, da stehen noch die Pfosten stehen. Diese Doppelstabzäune. Nee. Also es ist albern. Also es ist, ja gut, aber da ist auch so eine Sache, gerade mit der Stadt oder Gemeinde. Jetzt haben die irgendwie offiziellen Hinweis bekommen, dass da irgendwie sowas stattfindet. Die können das dann nicht mehr dulden. Die müssen ja was tun. Beim Lehr auf Cerberus gebe ich dir recht. Daneben lag der Herr der Ringe. Da muss ich nicht ein einziges Mal die Wege verlassen. Warum ist der denn auch bitte schön mal abgeräumt worden? Das ist doch einfach nur, der fehlt das Augenmaß. Also wenn, dann sollen sie es richtig prüfen und nicht immer aus Prinzip schon mal alles wegräumen. Wo sollen wir überhaupt noch cachen? Im Wald sollen wir nicht, da stürmen die Tiere. In der Stadt sollen wir nicht, das könnte ja eine Bombe sein, weil jetzt haben sie ja wieder irgendwo gedacht, das ist eine Granate. Jetzt wollen sie ja von GC.com das Geld einfordern für den Polizeieinsatz, weil sie erst die Bevölkerung irre machen mit irgendwelchen Terroristen, die wir, kein Terrorist interessiert sich für Deutschland, aber wir haben die Terrorwarnung sowieso. Und, also weiß ich nicht, geht da sowas kotzen damit in diesem Land. Ja, wo willst du denn noch cachen? Irgendwo so, gibt's ja nicht irgendwo so 5 Quadratmeter zugewiesen überall hier in einer Straße, wo ich den Cache reinlegen darf. Also ehrlich, das wird so absurd langsam. Alle Multis, alle Ratehaken haben auf einem 5 Quadratmeter Stück ihre Zielgruppe. Ja, genau. Super. Das ist auch, wir machen das jetzt als Schlusswort. Ich will jetzt nämlich auch was essen. Ja, die Stunde haben wir auch voll. Wir haben schon eine halbe Stunde im Auto live gemacht. Das reicht. Die Leute sonst versterben die und sie schlafen uns nicht nur weg, sondern die laufen uns dann irgendwann weg. Ja, interessantes Gespräch. Vielen Dank. Jetzt überreiche ich dir noch, das machen wir ja noch live. Nee, habe ich jetzt irgendwie. Überreiche ich dir gleich, nachdem wir aufgenommen haben, unsere Coin. Es gibt eine Kuh. Ja, wir essen jetzt und du hast durchgehalten, den Podcast mitzumachen. Ja, wir genießen. Ja, genau, das ist die Durchhalte-Coin und jeder Hörer hat eine. Und wir genießen jetzt mal noch ein bisschen die Atmosphäre hier. Wir wollen ja von dem Event auch noch was haben. Und jetzt kommt ein Mädel aber auch noch mal hier so zu suchen, wenn wir ausgeschaltet haben, hoffe ich. Wenn wir ausgeschaltet haben. Dann so, jetzt sagt einmal Tschüss hier. Tschüss. Tschüss. Bis später. Ach ja, wir hören uns nachher im Auto noch. Aber nicht mehr live, das nehmen wir dann nur noch auf, die restlichen Caches. Das heißt, ich muss auch noch tatsächlich das Geschwätz hören, ja. Später. Und kommst du als Dose noch oder? Rest? Obwohl, ich kann ja vorspulen, sicher. Oh, er hat doch gerade gefragt, der Rest vom Jahresglück kommt dann aus der Konserve. Ja, kommt er, glaub mir. Also noch mehr live machen wir nicht. Wie ist das jetzt? Oh, 23.30 ist es jetzt. Das heißt, wir haben wirklich lange auf diesem Nicht-Event gesessen. Oder das Event ohne Punkt, wie immer man es nennen möchte. Und statt 10 Leute, wie es am Anfang mal so in etwa hieß, waren es jetzt, glaube ich, schon 40 wohl. Ja, werden es wohl gewesen sein. Und das war einfach klasse, ne? Braucht man irgendwie gar nicht mal darauf eingehen. Das einfach Spaß. Event war klasse. Ja. Das Lokal war überraschend günstig für die Qualität. SS-Raum, kann man auch erwähnen. Hotel, war das? Ja. Hotel, Restaurant. Das war super. Also wirklich, ja, das kann man gut für so einen Zusammenkunft benutzen, das muss ich auch sagen. Bis so am Schluss, da merkte man, dass sie jetzt auch langsam hofften, dass wir gehen. Weil da wurde dann das Bedienen schon etwas dünner, das muss man auch dazu sagen. Aber insgesamt super geil. War ja auch wieder alle da, die man so auf diesen Events trifft. Das wird Deutschland verteilen. Obwohl alle kannte ich nicht. So 2-3 waren mir jetzt nicht so Begriff. Aber das muss ja auch nicht. Aber wir wollen ja noch unsere Dings jetzt wenigstens zu Ende bringen. Wir fassen uns jetzt auch, glaube ich, kurz, ne, damit wir die Leute jetzt nicht echt noch ganz zum Ende bringen. Denn jetzt haben wir ja schon irgendwie anderthalb Stunden insgesamt da drauf. Ja, den Jahresrückblick müssen wir jetzt doch noch zu Ende bringen. Ja, also die Caches da, die wir hatten. Ich mache einfach mal weiter, damit wir da vorankommen. Oh, da beneide ich dich ja drum. GC23JKG, der magnetische Nordpol. Ja, ein Mystic-Cache, den wir in einer kleinen Gruppe gemacht haben, in unserer Dienstagsrunde. Und da werden jetzt vielleicht Einzelleute, die sagen, Müsfi, ja, und das, die technische Bastelei von jemand anders bewundern. Ja, aber bei dem muss man auch etwas mitdenken. Und der hat richtig Laune gemacht, weil man wirklich mal rumexperimentieren muss an einzelnen Stationen und erstmal gucken muss, wie man das überhaupt nutzen soll, was er da eigentlich meint. Weil es keine Hinweise gibt, da hilft dann einfach nur probieren und nachdenken. Ich kenne auch keinen, der bis jetzt Schlechtes über den Cache gesagt hätte. Da habe ich auch nur Gutes gehört. Also ich will den auch unbedingt noch machen, aber alleine weiß ich nicht. Ich muss mal sehen, irgendwann mache ich den auch nochmal. So, was haben wir noch? GC3330T, 20 Fuß. Wie wenig gemacht, weil der Buxtehude ist. Den hast du auch schon, ne? Den habe ich auch schon, ja. Das ist ein kleiner, aber feiner Traddy. Kannst du überhaupt nicht beschreiben, wie der Hohenzollern. Ja, sagen wir einfach, das ist ein Traddy, der sich hervorragend in seine Umgebung einfühlt. Ja, der ist damit dann so abgebrüht wie so irgendwas. Ja, völlig offensichtlich, ja. Aber trotzdem super versteckt. Ja, genau, völlig offensichtlich. Und selbst als Kescher sieht man ihn trotzdem nicht gleich. Ach, dann macht ihn, der lohnt sich. Da werdet ihr wirklich mit offenem Mund weggehen, keine Frage. Dann haben wir, was war das denn? Dein Handy, mein Handy. Und nee, mein Auto. Ach so. Ich habe GC2QGM1, alle Wege führen nach. Ja, ein Cash in Bayern. Den habe ich auf einer Radtour gemacht, die ich dort gemacht habe, während ich bei einem Seminar von einem Ingolstädter Autobauer war. Und faszinierend. Ich hatte nicht damit gerechnet, wie kirchentreu doch die ganzen Bayern ja sind. Da hatte ich überhaupt nicht dran gedacht. Ich bin halt aus so einem Verkehrsschild geklettert, habe den Nano da runtergezupft, habe in Ruhe gelockt. Bis dahin war das ein völlig entspanntes Ding und nichts Besonderes. Und dann war irgendwie die Kirche zu Ende und ich musste ewig warten, bis diese Massen an Leuten dort endlich wegfahren und ich die Kirche wieder und nicht zurückfahren kann. Ich war ja glaub mal. Enorm, ja. Dann haben wir GC2D18M. Wo sind sie nur geblieben? Stimmt, das war das Klettern mit Team Spike, das erste Mal mit zwei Leitern. Jo. Das war irgendwie schon großartig, ne? Auch wenn wir uns da irgendwie ganz schön kompliziert angestellt haben, alles, aber ja, der Cache selber, ja, okay, ist ein einfacher Klettercache. Ist aber an sich mitten in der Stadt und trotzdem ist man völlig alleine da. Also, ja, war ganz witzig. Wie gesagt, ist jetzt nichts für Kletterer, die werden da drüber lachen. Aber für uns war es halt mal das erste Mal mit zwei Strickleitern auf schätzungsweise 15 bis 18 Meter Höhe. War das schon was Besonderes. Da wir ja den anderen Silberrücken mit hatten, hatten wir viel Spaß vor Ort. So, dann kommt GC33CF5 Special Sommer Camp. Ja, auch eine ausgefallene Versteckidee. Man muss sich ein wenig sportlich betätigen. Auch da ist wieder schwer, irgendwas vorauszusagen, aber es hat so ein bisschen was mit Beachvolleyball zu tun und das mitten im Wald. Ist der hier bei uns? Ja. Ach, dann weiß ich, welcher das ist. Ach, den habe ich auch gemacht. Ja, stimmt, der ist cool. Der ist geil. Ja, wieso habe ich den nicht mehr dazu genommen? Das ist der, ja. Da oben in der Landschaft, ne? Ja. Ja, okay. Ja, der ist so gut versteckt. Und die sportliche Aktivität ist immer so, dass sie jeder machen kann. Der ist einfach, der ist rund. Ja, das stimmt. Der Cache hat mir auch sehr gut gefallen. Ja, kann ich auch empfehlen. Von Hesemel, glaube ich. Ja. Der hat so eine ganze Spezialreihe mit Spezial-Caches. Davon sind wirklich die meisten sehr speziell und lustig, schön anzusehen, schön zu machen. Der hat ja auch die Spezialkommunikation, wo das Telefon an den Baum geschraubt war. Ja, man muss nur aufpassen, die sind, manche sind also sehr anfällig, echt. Mit denen müsst ihr sehr vorsichtig umgehen. Ja, die gehen schon schnell kaputt. Das Telefon ist auf jeden Fall anfällig. Bei uns hat es ja ziemlich gleich kaputt. Ja. Mit etwas Hakeln dann doch funktioniert. Und das war ganz nett, ja. Bei mir war es schon offen und hat aber auf den Akku reagiert es wohl nicht, du brauchst eine Batterie. Ja, das ist alles so. Weil tolle Ansätze, da braucht man glaube ich auch nichts zu sagen. So, dann habe ich GC2RHXV Seki, ach, Nachtcash, ach genau. Den habe ich mit unserem Nachtcash-Team Sweet-Dragon Co. gemacht. Einfach kurz zu dieser Nachtcash, aber mit anspruchsvollen und gelungenen Aufgaben. Also ich finde Mystery so richtig scheiße. Aber der hat Mystery-Elemente, die ich sogar lösen konnte. Also die waren genauso von der Schwierigkeit her. Ja, der war einfach gut. Dann haben wir GC30WYH, die Nordseetaufe. Ja, mit dem Elite-Schiff und den. Fang da nicht wieder mit an, der Blinker war schon ganz fertig, Mensch. Also wir haben, das war was, was ich... Wieso war ich nicht mit dem Blinker auf dem Elite-Schiff? Weiß ich nicht. Ich weiß eben ja noch nicht so genau, wie soll man das sagen? Also das war einfach, das ist einfach irgendwie so ein Kultausflug mittlerweile. Das entwickelt sich einfach zu so einem, dass jedes Mal das Gleiche, aber man muss trotzdem hin. Und es hat wieder riesig Spaß gemacht, kann man nicht anders sagen. Glaube ich, gar keine Frage. Aber es ist halt schon, mittlerweile fahren jetzt schon zwei Schiffe, das heißt, während der Fahrt ist man schon nicht mehr mit allen auf einem Ebene zusammen. Ja, es ist schon ein schwieriger durch die Größe. Ja, muss man auch mal klar. Fand ich wirklich schade, weil dadurch ist es ja zwangsläufig so, du hast natürlich immer auf dem anderen Schiff auch viele Leute, mit denen du dich gerne unterhalten hättest. Ja. Gut, auf einem anderen Schiff kommst du dann halt nicht ran während der Fahrt. Ja. Auf der Hallig sind die irgendwo anders gerade im Café gelandet. Da triffst du dann auch nicht wirklich. Ja, ist die Größe, macht es einfach, ja. Ja, und irgendwann sieht man hinterher in den Loks, ach, die waren auch da, ja. Das ist das eine. Ansonsten ist es wieder perfekt gewesen. Also diesmal war es vor allen Dingen auch das Nach-Event, wo es ja sonst immer so ein paar kleinere Chokes gab mit Getränkeversorgung und ähnlichem. Das war ja diesmal großartig da in dieser Kokshalle. Ja. Das Abfüttern war einfach gut. Das hat gut geschmeckt. Es ging schnell, trotz dieser gigantischen Menge, die wir da ja mittlerweile waren. Das war schon gut. Auch die Extraklasse beim Peppling Weinwurm war wieder ein großes Kino. Vor allen Dingen diese Mentos-Geschichte. Oh ja. Die Cola hat leider überhaupt nicht mit den Mentos reagiert, weil sie statt Coca-Cola wohl Afri-Cola oder irgendwas gekauft hat. Und als sie den ganzen Scheiß zur Seite gestellt haben, dauerte es noch so 3-4 Minuten und dann macht es irgendwann blub. Und dann flog da oben der Peppling so 20 cm rein. Das war schon großartig. Also alleine der Auftritt mit einem Kanister voller Cola und einem enormen Vorrat an Mentos. Ja, das war schon. Dazu die dezente Beschriftung von Hoge nach Sylt. Ja. Was vor allem so überhaupt da nicht funktioniert ist. Es schäumte nicht immer alles. War einfach. Egal, aber, die Idee war klasse. Er war auch Sieger der Herzen oder was? Er hat ja auch einen Preis gewonnen. Ja, richtig so. Okay, ne? Aber GC32 FT7. Agent Schmidt, die Zeit läuft ab. Wer den Butcher kennt, stellt euch das am Tag vor. Das ist, glaube ich, so in etwa vergleichbar. Also da ist ganz, ganz viel Elektronik verbaut. Und zwar auf großartige Art und Weise. Also nicht irgendwie völlig überzogen oder so, sondern echt witzig. Einfach witzig. Die ist teilweise so verbaut, dass Muggels sie benutzen, ohne zu wissen, was sie da eigentlich machen. Mehr kann man da fast nicht zu sagen. Weil sonst wird schon wieder... Ja, nee, man verrät einfach zu viel. Also wirklich ganz, ganz großartig. Und wer so Technik- und Elektronikspielereien liebt, den müsst ihr gemacht haben. Schön fand ich auch, danach kam die E-Mail vom Owner. Stimmt. Wenn du möchtest, darfst du dir mein Banner einbinden. Stimmt. Wir hatten sich noch bedankt, dass wir sie mal erwähnt haben. Normalerweise finde ich solche Aktionen schräg, aber da passt es irgendwie und warum. Ja, der hat was ganz Eigenes, der Cash. Also wie gesagt, da brauchen die sich auch gar nicht für bedanken. Das haben sie ja verdient, dass man den nennt, weil der Cash war einfach großartig. Also im Gegenteil, wir müssen uns bedanken, dass sie uns so einen Cash zur Verfügung stellen. Ja, schönes Teil. Jetzt haben wir so schön geschleimt, ich erwähne es nochmal. Also falls da ohne, dass ich das jemand anhören sollte. Also wir hätten euch schon gerne mal einen Podcast. So, wen haben wir dann? GC361HE Kryptomeria, ja, diese Sicheltanne, stimmt, wo ich immer gesagt habe, das ist was? Ein Mammutbaum? Ja, genau, ich habe immer gedacht, das ist ein Mammutbaum. Schwachsinn ist eine Sicheltanne. Wer jetzt nicht weiß, was das ist, ich auch nicht. War aber in seiner Schlichtheit war einfach genial, ne? War T4, glaube ich. Ja, man muss die Sicheltanne ein Stückchen hochklettern. Ja. Aber schön ist diese Location. Ich bin in meiner Jugend mit dem Mountainbike zigmal wenige Meter dicht an diesem Baum entlang. Der ist ein relativ großer Wanderweg in dem Wald, den ich oft benutzt habe. Und ich habe das Ding nie gesehen. Auch die Lichtung, das ist ja. Das hat sowas wie, da wartet man jeden Moment, dass Druide irgendwie hinter dem Baum vorkommt. Das fand ich so klasse. So oft dran vorbei, so dicht dran vorbei. Ja. Nie habe ich das Teil entdeckt und dann kommt so ein schlichter Geocache und zeigt mir, was ich da verpasst habe. Direkt vor der Haustür. Also wirklich grandios, muss man sich mal angucken. Gar nicht mal der Cache selber, sondern einfach die Location. Wie es ja auch wichtig ist, manche Caches sollen ja auch die Location zeigen. Der Cache selber ist eigentlich, naja, ist da halt ein Cache. So, dann haben wir im November noch, haben wir noch ein, zwei hier. Achso, die haben sie von mir. Einmal der Fumarolis Summit of Pico del Teide. Bestimmt falsch rum ausgesprochen, aber auf jeden Fall waren wir oben auf dem Teide in Teneriffa. Das ist auf 3800 Meter Höhe. Wer dahin fliegt, besorgt euch vorher diese Permission. Die muss man haben, damit man die letzten 200 Meter auch noch gehen darf. Kostet nichts. Aber man muss sie halt haben und die Uhrzeit ist auch vorgegeben. Nimmt am besten die Zeit von 13 Uhr ab. Dann passt das zeitlich ganz gut. Kann man zu Fuß hoch, das ist dann schon richtig für Hardcore-Leute. Muss man dann auch übernachten. Oder man kann mit der Seilbahn hoch und die letzten 200 Meter geht es dann zu Fuß. Die letzten 200 Meter haben aber schon von diesen 50 Leuten, die so eine Permission hatte, glaube ich, 20 abgebrochen. Also unterschätzt das nicht. Das ist eine Höhe, da geht es absolut steil dann noch hoch. Das hat schon in sich. Aber der Ausblick ist dann genial. man ist über den Wolken, was ich mir mein Leben lang angucken wollte, habe ich das erste Mal endlich sehen dürfen, nämlich wirklich über den Wolken gehen. Das ist, wenn man auf dem Flugzeug ausgestiegen ist. Da gibt es da noch drei Stück auf Teneriffa, die mal am Rande, also wer sich das Geocaching-Magazin holt, macht einfach die, die da drinnen stehen, dann habt ihr alle guten. Ansonsten zu empfehlen der Stauder, Ghost Village, also alles, was von diesem La Cruz 18 ist, machen. Einfach klasse. Der Stauder ist zwar nur ein Staudämmchen, aber es ist trotzdem beeindruckend. Ghost Village und immer. Und als letzten habe ich dann noch den im Stollen verschollen. Muss ich mich auf diesem Weg nochmal bei Sobo und Miri bedanken. Wir wollten die eigentlich gar nicht machen, weil man da schon vorher gelesen hatte, dass man nasse Füße kriegt und 1,2 Kilometer durch den Berg laufen muss. Das muss man wirklich durch den Stollen. Und Sobo war zufällig tatsächlich auch auf der Insel zwei Tage nach uns, hat uns gefragt und wir sind mit ihm dahin und Miri. Das haben wir nicht bereut. Unter anderem ist dadurch meine Matrix endlich voll nach 7 Jahren. Das war die letzte Kombination, die mir noch fehlte. Und den Cache kann ich nur jedem empfehlen. Ihr kommt das einzige Mal an eine Stelle in Teneriffa, wo kein Rentner ist. Das soll was heißen. Ja, dann haben wir jetzt alle durch. Jetzt haben wir nochmal gesagt, was uns gefallen hat. Ja, könnt ihr gerne mal in den Kommentaren nennen, was euch gefallen hat. Da freuen die Leute sich immer, wenn sie mal ein paar gute Tipps kriegen. Ja, haben wir sonst noch was? Haben wir noch Themen? Wenn ich was... Eigentlich sind wir durch. Wir werden einen Link zu den Google-Dokumenten mit reinpacken, wo wir die vorher für uns notiert hatten. Dann habt ihr die Auflistung. Ja genau, ich lade das hoch und du bearbeitest einfach nach. Ne? Ja, und man kann den Link irgendwie so einstellen, dass man Kommentare in einem Google-Dokument erlaubt. Habe ich selber noch nie ausprobiert. Machen wir jetzt mal. Probieren wir. Ja, wir sind ja im Moment eher am Experimentieren. Dann passt das ja. Ja, dann können wir einfach nur noch ein gutes neues Jahr wünschen. Einen guten Rutsch. Und wer sich diesen ganzen Podcast zusammenschnitt jetzt wirklich bis zum Ende am Stück durchgehört hat oder auch in Teilen, alle Achtung. Ja, der ist hart, das muss ich auch sagen. Wir haben jetzt nochmal eine Viertelstunde dran, dann sind wir immer, ja, wieder knapp 2 Stunden, dann scheint sich so langsam darauf einzupendeln. Warum auch nicht, dann haben wir wenigstens unsere Quota, wie Mika das mal nennt, haben wir dann auch wenigstens voll ausgenutzt. Diverse Hintergrundgeräusche, verschiedene Lautstärken der Teilnehmer, also... Ja, das vielleicht nochmal zum Abschluss. Also Ziel bleibt einfach natürlich unser roter Faden, die schweigende Mehrheit, also echt Gäste zu nehmen, die nicht so riesig bekannt sind. Ich sag mal, der E ist jetzt zwar auf Twitter ein bisschen unterwegs, aber jetzt auch nicht so der Lautsprecher. Wir werden aber hauptsächlich trotzdem sogar noch Leute nehmen, die möglichst nicht mal auf Twitter sind, würde ich so sagen jedenfalls. Ne? Ja. Und mir fehlt immer noch so ein bisschen so eine Resonanz von unseren Hörern, was ihr davon haltet, ob wir vielleicht, was weiß ich, ja, vielleicht auch mal ruhig die Quote dazu angeben, ob wir so jedes dritte, vierte Mal oder vielleicht nur jedes zehnte Mal auch irgendeine, ja, Berühmtheit oder wie immer man das nennt, mag, nehmen sollen. Also sowas wie Louis Seifer, den Teufel persönlich, der eben schon vorher bekannt war. Das würde uns mal interessieren, was ihr da draußen so von haltet. Hätten wir kein Problem mit. Richtig. Und so, dann kauen wir uns noch ein bisschen Silberrücken. Ja, das machen wir jetzt gleich, ja. Das heißt, ich kaule eher dein, meiner ist ja noch nicht so silber. Ja, stimmt. Ich muss ja früher aussteigen, das wäre auch das auch schwierig. Also seid bei den Kommentaren ein bisschen gnädig und dass ich mehr sammle, dann ist halt so. Mein Gott. Sag nochmal was, damit ich jetzt hier 50% im letzten Teil habe. Ja. Genau. Danke fürs Zuhören. Alles klar. Ciao. Ciao.